if we're going go on, should I break? Better off and spoil the ship if we're going go on, should I break? Study anatomy. I thought her probably butchery. We got two babies. Is it cool? What was magenta? The other was blue. I know my chicken. You got to know you're a chicken. I know my chicken. You got to know you're a chicken. Da wird schon gelacht. Guck mal hier. Johnny, let's talk. Lass uns reden. Guck mal hier. Was ist denn das jetzt? Das sieht aus wie Intimpflegetücher. Ja, ne? Aber ist von Bosch. Habe ich zugeschickt gekriegt. Zwei Bosch-Antennenreinigungstücher. Zwei Bosch-Antennenreinigungstücher? Made in Germany. Antennenreinigungstuch und vor allen Dingen, weißt du, was der Clou an den Dingern ist? Also ich habe das, Moment, jetzt kann man auch mal den Namen dass sagen. Dass da kein Überschuss mit Fett entsteht, was man abschreiben muss. Nee, nee, was der Clou daran ist, sag ich dir gleich. Warte mal, die kommen von Florian. Florian hat mir die zugeschickt, damit du dich richtig überlegen fühlen kannst, gibt es jetzt ein Autoantennenpflegetüchlein und zwar von Bosch. Wieso eins, sind sogar zwei. Ey, was deine Autoantennenpflegetüchlein-Ausstattung betrifft, Johnny, hast du sowieso seit langer Zeit jede Menge Anlass, dich total überlegen zu fühlen. Ich ziehe das noch durch jetzt ein halbes Jahr, dann mache ich eine Ausstellung. Du hast jetzt A100 Autoantennenpflegetuch und das Hirschmannsche Autoantennenpflegetüchlein. Wie heißen die Dinger genau? Die heißen einfach nur, das ist halt Bosch, made in Germany, heißen Antennenreinigungstuch. Punkt, Ende. Bosch, das Beste daran ist, das steht hinten in insgesamt 2, 4, 6, 8 Sprachen drauf. Ah. Ja, also Aerial Cleaning Cloth. Ja. Können wir uns vorstellen, soll Englisch sein? Der Mann mit der leichten DH-Sprecher. Dann gibt's noch Chiffon d'entretien pour Antennen. Ja? Oder Antennen. Steht's dann auch in Russisch da? Ey, das ist ein riesiger Autoantennenmarkt irgendwie. Also Bosch ist da, glaube ich, nicht auf dem Panotaglantenne. Panotaglantenne finde ich auch ganz gut. Ja. Dann Pano de Limplesa para Antennas. Ja. Barcelona oder auch, wie heißt denn hier die Insel, wo sie immer alle hinfahren, um Kindertechno zu hören? Mallorca. Ich meine die andere. Puerto Ventura. Ibiza. Genau. Dann gibt es noch Pano de Limpeza para Antennas. Pano heißt Tuch? Heißt das Tuch Pano? Nimm mal stark an. Aber Pan heißt ja im Polnischen wieder Herr. Pan Häusler. Tja. Was soll ich das jetzt sagen? Janusz, wie klein die Welt ist eigentlich? Ach, das ist ja schön hier, das ist scheinbar holländisch. Antennenreinigungsdöck. Das ist auch klasse. Duk. Und das Schönste ist das Letzte, das heißt Antennenputzduck. Scheinbar dänisch, sieht auch klasse aus. Hier, guck mal. Sind da nicht so eine, gerade bei Autos, ach nicht, einfach nur Antennenputzduck. Wonach richtet sich das eigentlich, wer da unten und oben steht? Nach den Verkaufszahlen? Sind das so eine Charts? Also wenn jetzt zum Beispiel die Dänen auf einmal ganz viele Bosch-Auto-Antennenputztücher kaufen, meinst du, dann steht Dänisch an erster Stelle? Weiß ich auch nicht. Also ganz oben steht wahrscheinlich erstmal Deutsch. Wir sind ja hier in Deutschland. Ist klar. Ja, ist ja auch von Bosch, und made dann, in Germany. Dann kommt Amerika, der große Bruder. Ist auch klar. Ist dann auch kommt klar. Der Erzfeind, Frankreich. Ja. Wobei die ja jetzt eigentlich, die müssen ja ganz unten stehen, obwohl, nee, wir sind nee, ja. Nee, jetzt ja nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, seit der Montanunion. So, und dann kommt der Italiener, das Land deutscher Sehnsucht. Sag mal, hast du die Bild-Zeitung gelesen? Nee. Ich war vorhin auf der Tanke. Dass die Frau von Thomas Heck sich sechsmal überschlagen hat, habe ich gelesen. Ach, von Dieter Thomas Heck, Freude? Die Frau. Ja, wobei. Nee, das habe ich nicht gelesen. Was hatten die gemacht? Ach, mit dem Auto. Ja. Hey, mir ist gestern einer ins Auto gefahren, ey. Hör bloß auf. Echt? Ja. Und? Ey. Scheiße. Ja, nee, wirklich. Ohne Scheiß. Und womit? Mit dem Auto. Zu Fuß. Aber das Stein steht ja noch da draußen. Ja, ist ja auch nicht, fährt ja noch. Also, jedenfalls darüber wollte ich auch gar nicht reden. Nee, da stand, dass die italienische Mafia den ganzen Atommüll rund um Italien im Meer versenkt hat. Ja, und warum leuchten denn deine Augen so strahlend geradezu? Ich weiß nicht, ich meine, unglaublich, oder? Das war eine großartige Story. Ist natürlich nicht gut für uns, ja? Ist schon klar. Sag mal, hast du die Unabomber-Geschichte verfolgt? Ach, ich hatte nämlich so lange nichts mehr von dem. Jetzt haben sie ihn festgenommen. Wen? Den Unabomber. Kennt ihr, ist der älteste Terrorist Amerikas. Der hat drei Leute umgebracht und war im Grunde ein totaler Internetfeind. Seit 18 Jahren ist der Terrorist gewesen und hat sich dann verraten durch seinen letzten genialen Coup. Dann war im letzten Jahr war doch das Oklahoma-Bombing, da haben sie doch dieses große Gebäude da weggesprengt und darauf wurde, muss der Fuchsteufelswild gewesen sein, dass sie alle nur noch von Oklahoma gesprochen haben und hat dann gleich erstmal wieder einen Anschlag verübt, hat eine kleine Bombe an einen Computerspezialisten geschickt, dem mit die linke Hand abgerissen hat. Und dann hat er gesagt, hat er ein Manifest geschrieben, 35.000 Worte und wollte das in der New York Times und in der Washington Post veröffentlicht haben. Und dann gab's immer so Deale, dann hat der Playboy halt Auszüge veröffentlicht, das hat ihm natürlich nicht gefallen, das war nicht repräsentativ genug, dann wurde doch noch in der Washington Post überall veröffentlicht und in der New York Times und aufgrund dieses Manifestes hat man ihn dann jetzt gekriegt, weil sein Bruder hat nämlich beim Ausräumen der alten Wohnung bei seiner Mutter, hat er Papiere gefunden, die irgendwie extrem ähnlich waren mit dem, was der da geschrieben hat und hat dann einen Freund gefragt, ist dann zur Polizei gegangen und dann haben sie oben in Montana, hat er so ein einsames Häuschen gehabt, was er sich selber gebaut hat mit seinen beiden Händen, ganz alleine, dann haben die das erstmal alles umstellt. So FBI-mäßig. Spannend. haben in den Bäumen so Abhöranlagen untergebracht und haben den erstmal eine Woche oder zwei Wochen beobachtet. Haben sich als Bäume verkleidet. Ja. Und dann sind sie cool hingegangen und haben gesagt, hey Ted, wir müssen mal mit Ihnen reden. Und zack, haben sie ihn festgenommen. Cool. Das finde ich aber eine coole Ansprache, oder? Sind die dahin, hey Ted, wir müssen mal mit Ihnen reden. Und dann haben sie ihn festgenommen. Woher weißt du das so genau, was die gesagt haben? Das habe ich gelesen. In welcher Zeitung? Im Time Magazine. Ach, guck an, ja. Du liest Time Magazine? Ja, weil ich das total prima finde. Die Story ist natürlich genial, total muss doch verfilmt werden. Oder können wir auch mal als Hörspiel machen. Da werden jetzt schon zwei Bücher geschrieben. Du könntest das FBI die kommen spielen, in zwei oder drei Wochen raus. Machst das FBI? Das ist nämlich, nee, das Interessante daran ist, dass er ein totaler Feind moderner Technologie war. Der hieß Unabomber, weil seine Anschläge immer auf Universities und auf Airlines stattfanden. Ja, und warum ist es wichtig, dass er so ein Technologiefeind ist? Weil du so ein Technologiefreund bist. Ich bin ja auch kein Bomber. Und der hat zum Beispiel seine Bomben alle aus Altmaterial hergestellt. Nichts Neues, alles recycelt. Und viel Holz dabei. Trotzdem nicht. Viel Holz nur dabei. Nur so. Ich wollte dir sagen, dass du vielleicht nicht einfach so fremde Post öffnen solltest. Nee, ich habe vorhin geschüttelt, da hat es total geraschelt, du. Habe ich schon gedacht, na? Und dann war es aber eine Wunderkerze, die leider total zerbröselt war. Ja, du kriegst explosive Autoantennenreinigungstüchlein zu geschickt. Nun mal das Autoantennenputztuch nicht an die Wand. Den Autoantennenputztuchbomber nicht an die Wand. Was natürlich an der Geschichte klasse ist, stell dir mal vor, du räumst irgendwie das Zimmer deines Bruders auf oder der zieht um und du hilfst ihm und du findest auf einmal diese Zettel und denkst, oh scheiße, mein Bruder ist der Unabomber. Ja, seltsam, oder? Das ist doch hart, oder? Ja, habe ich gut überlegt. Würdest du dann zur Polizei gehen? Würdest du deinen Bruder verraten? Ich würde erstmal zu meinem Bruder gehen. Ja, denke ich auch. Aber das hat und ja dann zur Polizei. mein Bruder ist Polizist. Nee, aber es scheint irgendwie wirklich auch eine moralisch schwierige Frage für den gewesen zu sein. Er hat also auch gesagt, dass er auch die Belohnung nicht nehmen will. Also es gibt irgendwie eine Million Dollar. Das wäre ja nur noch schöner. Eine Million Dollar? Naja, eine Million ist eine Million, oder? Ja, trotzdem den eigenen Bruder verraten und dann noch die Millionen kassieren, also... Na, aber für Nulle, wer den eigenen Bruder verraten, ist anständig. Nee, sag ich ja, ist schwierig. Nee, geht das schwierig, so, ne? Echt, ich wüsste nicht... Ich würde mal mit meinem Bruder Herz reden. Drei Tote ist schon herb, wa? Ja, finde ich auch. Also wenn mein Bruder ein Mörder wäre, es ist eine schwierige Entscheidung, ne? Da kann man eine Sendung draus machen, du. Ey, kann man verraten, was die Hausaufgabe für Sonntag ist schon? Ja, können wir machen. Verrat mal. Für Weltall Erde 42, ich habe nämlich eine E-Mail gekriegt, den Namen natürlich wieder vergessen, von einer jungen Dame. Oder weiß nicht, ob sie jung war, von einer Frau. Weiß auch nicht, ob es eine Frau ist, weiß man ja bei E-Mail nicht. Jedenfalls hatte er oder sie einen weiblichen Vornamen sich gewählt für diese E-Mail. Und ein ganz toller Vorschlag drin als Hausaufgabe für die kommende Weltall Erde 42 Sendung, dass wir einen Song zusammen komponieren und aufnehmen. Und das werden wir tun. Ja. Ja. Wer singt denn da? Wirst nur du. Echt? Ja. Bist du jetzt ganz sicher, war, oder? Ja. Da habe ich mich vorher ja nicht getraut, dich zu fragen. Siehst du, ja. Hast du jetzt... Ist ja erledigt. Aber da kann man doch auch, sagen wir, mit moderner Technik kann man doch eine Menge machen, oder? Ah, du, da, ja? Die meinen ja alles. Ich musste doch bloß, wenn ich das geradeaus runterrede, können wir doch da machen. Nee, irgendwie so. Nee, du kannst ja reden oder so. Wir machen ja so eine Mischung. Ja. Kriegen wir schon hin. Ach, dass ich mehr so gangstermäßig daherkomme? Nee, das haut nicht hin. Ja? Obwohl, du kannst ja immer so von... I wish I was a little bit taller singen. I wish I was a little bit... Quatsch. Ich würde immer Bitches and fuck off und... Ja, ja, kannst du auch, aber auf Deutsch denn. Murder was a case. Du, ich hab dir was mitgebracht. Und Credibility. Sag du mal Credibility. Nö. Oder sag mal wenigstens Credibility Crisis. Schöner Bandname. Schöner Bandname. Ja? Ja, wenn wir uns so nennen. Dann nennen wir uns so. Credibility Crisis. Credibility Crisis. Ist auch schwierig auszusprechen. Wir müssen es ja nicht sagen, das müssen ja die Fans immer so rufen. Und die Radiomoderatoren. Wenn wir am Flughafen ankommen, müssen die unten immer im in Chören Credibility Crisis skandieren. Ah, da kann man aber auch einen schweren Chor draus machen. Credibility Crisis. Das funktioniert nicht. Nee. Ja, nee. Na, wir können da, na, woraus lässt sich dann würde ich nur Crisis. Als Ho Chi Minh, wir können uns auch Ho Chi Minh nennen. Das lässt sich definitiv. Ho Chi Minh. Ja, da gibt es auch schon Vorlagen. Das ist ganz gut. Ich habe dir was mitgebracht, und zwar letztens eine Adidas-Jacke für 3 Mark gekauft bei Humana. Ach, voll cool. Wirklich? Weiße mit blauen Streifen. Hast du mir mitgebracht? Mark. Nee, die habe ich dir nicht mitgebracht. Ach, warum denn nicht? Weil ich die für mich gekauft habe. Die wäre ja viel zu groß. Ach, ich war schon kurz davor. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht auch mal langsam so ein bisschen Arne Zank-mäßig so ein Affiert-Sportler-Shirt zulegen sollte. Muss dann aber so. Zu eng sein. Das muss schon echt aus deiner Kindheit sein. Ja, und aber oben mit so einem Kragen an Kragen, wie heißt denn sowas hier? Kragenspiegel heißt es, das ist wieder was anderes. Kragen heißt das. Mit so Kragen. Ja. Gibt's doch auch, war? Oder so Affe-Sportler-Shirts mit Kragen? Also stimmt. In Orange und dann aber blau abgesetzt am Rand. Ja, sowas. Und ein grüner Kragen. Ja, jetzt hör mir doch mal zu, ich habe dir was ganz Tolles dann nämlich an der Kasse gekauft. Und zwar lag da eine große Kiste rum und da waren Kassetten. Und warum hast du die Adidas-Jacke für dich behalten? Na, weil die mich in den Laden gezogen hat und weil die mir wie angegossen passte. Weiß steht ja doch überhaupt gar nicht, Johnny. Da siehst du doch voll aus wie ein Kalkeimer. Die ist doch verdreckt. Ach. Doch, die ist total verdreckt. Sieht klasse aus, echt. Ja. Also jedenfalls, jetzt lass mich ausreden, wenn ich dir schon mal was richtig Schönes kaufe. Und, weil einen Kassenzettel hast du da, Junge? Nein. Guck mal hier. Ach, eine Kassette. Ja. Und... Ist die bespielt? Die ist bespielt. Und zwar war da eine Kiste mit lauter Kassetten. Und... Die stand so mit dem Rücken nach oben, ist eine BASF LHM190 und da stand drauf in einer schönen, ordentlichen, scheinbar Linkshänder-Schrift, ein Abend mit Katharina Witt, Interview nach der Amerika-Tournee. Ach, wirklich? Aufgenommen, fast kaputt gemacht, 1987. Und da dachte ich... Wer macht denn sowas? Warte, jetzt habe ich die Kassette. Ach, das ist so eine private gewissermaßen. Ja, das sind Leute so... Den Witt-Fan. Und da dachte ich mir, die bringe ich dir mit. Hast du mal reingehört? Nee. Vielleicht ist da nachher was ganz anderes drin. Kann sein. Ein Abend mit Katharina Witt. Super. Ist doch klasse, ne? Ja, wollen wir dich einfach mal reingehören? Können wir mal machen. Ja, müssen wir Germa bloß ein bisschen beschäftigen. Der sitzt draußen und kickt Fußball, oder? Germa? Ja, nickt da. Na und? Kann er jetzt, jetzt ist Eishockey, Eiskunstlauf. Ich spiele so lange ein bisschen mit meinem Bosch-Antennenputzduck. Ja, du kannst ein paar Sachen erzählen. Aber erzähl nicht, also jetzt nicht von deiner weißen Adidas. Echt, für 3 Mark eine weiße die Adidas? Die hat mal 15 gekostet, war dann runter auf 12, dann 8, dann 6 und dann echt nur noch 3 Mark. Ich habe auch nicht mehr gehandelt bei 3 Mark. Ich bin ja bei Mode bin ich immer so ein Nachhänger. Nach 2,5 Jahren traue ich mir dann auch so Sachen anzuziehen, die ich vorher verachte. Ist ja auch, Adidas ist auch schon wieder vorbei eigentlich, oder? Ist vorbei, wa? Ja, kann man dann kann ich langsam anziehen. Gut. Ach ja, ich hätte die auch genommen, wenn die nur 2 Streifen gehabt hätte. Die Wohnhumana, so cool Wohnhumana. Auf der Hermannstraße. Ach so, am Alex ist auch ein Humana-Laden, glaube ich, oder? Aber ist das nicht auch Scientology? Hast du vielleicht eine Scientology-Jacke? Oh, scheiße. Oh. Echt, Johnny, sind die Scientology? Johnny. Dann muss ich die natürlich zurückbringen. Pass bloß auf, ich muss mal schnell die Kassette einwerfen lassen. Dann hören wir mal ein bisschen Kati, wa? Ja, lass mal hören, ob da überhaupt Kati drauf ist. Das ist die Kassette wahrscheinlich. Wollen wir mal hören? Nur mal reinhören, vielleicht ist ja auch gar nicht Katharina Witt drauf. Das ist natürlich peinlich spannend. Jetzt, wenn da was anderes drauf ist, zum Beispiel eine Sprechfunksendung. Ein Abend mit Johnny. Ein Abend mit Johnny, ein Interview nach der Amerika-Tournee 1987. Sagt dir der Begriff, oh, jetzt Übernahmeregler ist offen. Ich bin ja voll gespannt, ist offen. Hören wir jetzt was? Das kenne ich, ey, listen jetzt, das ist einer der großen Hits. 87, top. Ja. Da lacht er noch auf Platz 1 in der Nationalhymnen-Hitparade. Ist jetzt ein bisschen abgefallen. Ja, was dafür seit Jahren dabei. Stimmt. Ja, na, wir stehen gar mal. Wäre durchaus angebracht, wenn du dich auch hinstellen würdest. Der Penner sitzt da, ey. Ja? Nur weil das Land nicht mehr denkt, da muss er bei der Hymne nicht aufstehen. Germa, ich mach keinen Spaß. Ich meine, wir sind ja beim Radio, aber Credibility, sag ich nur. Stehst du echt schon? So, Mann, Kati, jetzt dann sing kommen, jetzt aber mal. Ja. Siehst du, das waren Songs, ey, da wurde neu geklatscht. Ja, auch mit Respektpause. Ja. Damit ist sie durch Amerika getingelt, unsere Kati. Kick in an, du. Aber Interviews nicht drauf, ne? Ach, Kati war auch eher eine Schüchterne. Ja, du hast fünfmal Siegerin bei Europameisterschaft der Mitten, drei bei Weltmeisterschaften bei den Olympischen Spielen auch schon. Es hat einer mit Fernseher. Mit Mikro vorm Fernseher gesessen, oder? Klasse. Der Dreifache, bitte seien Sie nicht böse, wenn ich noch einmal darauf zurückgehe. Mehr als Florian, das heißt Florian Oertel, ey, auch eine Legende. Der Spieß der Karriere vom Dreifachen mit Werner abhängt und Händis finden, wissen ja alle, was dazu gehört. Aber dennoch, hier war es natürlich, in diesem Falle ganz besonders, sich das falsch oder Müller, war es natürlich schon ein Punkt. Ich hatte das an sich schon gesagt, da ist er, ey. Ja. Aber voller Ami-Dialekt, ja, oder? Ja. Ach, doch auch die Klamotten. Ja, ganz klar. Also, es sind nicht alle Preisverstärker auf unserer Seite und nicht alle erkennen eigentlich ihren großen Abstand zu den anderen in Norwegen. Da sieht man Norwegen? Daraus, dass zu wenig Sechsen für mich gegeben sind. Sechsen? Sechsen? Ach, Sechsen! Sachsen, meinst du? Ach, super! Sag mal, die hat dann später nicht mehr so gesächselt, ne? Nee, das haben sie ja dann mit Stockschlägen wahrscheinlich, hat ihre Trainerin nicht ausgetreten. Erst haben sie sich wahrscheinlich angewöhnt mit Gewalt. Ist im und Grunde, dann, ja. Das ist bei mir dasselbe. Also mir haben sie das Sächseln auch mit Stockschlägen nachgewöhnt. Kannst du sächseln? Nee, ja nicht. Ja, gar nicht. Nee, ich kann sowas nicht so nachmachen. Ach Mensch, Kati im Hintergrund, das ist ja aber auch ein schönes Gefühl, oder? Naja. Zumal ja heute nachher die Musik wird ja auch von einem anderen Großen handeln. Kati wurde ja als Frau im Eis. Nicht erste Frau. Nee, schönste Gesicht des Sozialismus. Ach. Hat irgendeine Ami-Zeitschrift getitelt und hat dann natürlich gleich das ND gecovert. Die kannten natürlich nicht viele. Meine aparte Erscheinung an? Nee, ich meine, also jetzt im Allgemeinen so, ich meine, es ganz allgemein. Na komm, sag doch, komm, du mal. Da gab's noch schönere. Jetzt nenn du mir mal bitte eine gut aussehende BRD-Eistänzerin. Ja, eine repräsentative. Die vielleicht als die schönste Gesicht des Kapitalismus posieren könnte und mit Kati mithalten würde. Ja, da fällt mir jetzt echt nichts ein. Siehst du? Nee. Du kannst mir meinetwegen auch eine Zehnkämpferin nennen oder eine Kugelstoßerin. Ja, wenn ich nur auch nur eine. Also eine wüsste. BRD-Zehnkämpferin. Außerdem sind wir nicht in der BRD, wir sind in der DDR. Wir sind im Sozialismus, das schönste Gesicht des Sozialismus. Ja, na, ich wollte ja nur noch mal auf die auch in den Gesichtern stattfindende Systemauseinandersetzung anspielen. Weil du dich gleich verpflichtet fühlst, ja, man muss dich das natürlich dann immer über sozialistische Gesichter lustig zu machen. Ja? Ja, wahrscheinlich, ist so du agierst da im Auftrage reaktionärer. Jetzt hör mal zu, was die erzählt. Reaktionärer Greise, nehme ich mal an. Ich glaube, die anderen nicht so sicher, alles ist ihr sicher verfolgt, Katharina Bach. Sicher. Den einen liegt sehr, sehr gut, den anderen. Ich kann das echt nicht nachmachen. Ja, merke ich. Merke ich auch. Ja, merkst du auch. Kannst du vielleicht. Du musst das doch können. Kannst du vielleicht andere, sagen wir mal, BRD-Dialekte nachmachen? Nee. Schwäbeln? Nee. Rittberger. Ey, aber der Norden ist ununterscheidbar, oder? Da ist doch BRD-Norddialekt ist gleich DDR-Norddialekt. Echt? Na, ungefähr, oder? Weiß ich hab's noch nicht so verglichen. Platt ist platt. Ja, platt ist platt, ist klar. Platt ist platt. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt feine Unterschiede, die wir nur nicht hören. Naja, das reicht doch, wenn wir die nicht hören, dann sind die, glaube ich, auch nicht so wichtig. Naja. Das ist halt doch ein bisschen von dir selbst voreingenommen, ne? Guck mal, da war gerade ein Witz. Ach, aber Mist. Verpasst. Aber Kati kriegt sich nicht ein, du. Nee. Na gut. Die ist ja auch damals zum hübschesten Kichern des Sozialismus gewählt worden, ne? Johnny? Nee, sag mal, weißt du, wer da lacht? Da lacht das Publikum vorm Fernseher. Da haben gerade Leute vorm Fernseher gelacht. Diese Logik entwickelte sie für die ersten Versuche an einem neuen Projekt. Benutzen Sie das noch? Naja, kannst du ja zu Hause in Ruhe anhören. Ja, das sind jetzt technische Feinheiten. Oder kannst du ja jetzt auch die Sendung draus gestalten. Nee, ich habe ja heute... ich habe heute noch ein anderes Thema. Du hast ja Turnschuhe vorgeschlagen, fand ich ein tolles Thema. Hm. Johnny, Hut ab. Machen wir nochmal. Nee, aber mein Thema ist ja heute Credibility Crisis. Was lachst du da so? It's without any TH. Credibility Crisis. Hä? Nicht schlecht? Also, Sex Pistols. Das ist jetzt die International. Wann bist du denn auch drauf gekommen auf das Thema? Bei Sex Pistols gerade. Ich hab mir gedacht, ja. Ja? Und du kannst nicht hingehen, weil du dann lieber deinen Naturkostladen umgestaltest? Nee, ich habe echt überlegt, irgendwie will man sie ja dann doch sehen, weil man sie ja nie sehen konnte. Aber ich habe so gedacht, Quatsch, Sex Pistols 96. Nee. Aber weil die nur ihr altes Zeug rumsingen so? Ja, na außerdem, weil... God weil das, the green. Ja, das ist albern. Das hat heute in der... Also heute das einfach nochmal zu singen, das ist, als ob ich zur Schlagerparade in die Waldbühne gehe und mir da irgendwie nochmal die Lords angucke. Ist genau dasselbe. Ja, mach doch. Nee, mach ja auch nicht. Ach so, ja. Lords und Sex Pistols, no. Und aber damals, als die Lords noch frisch waren? Ja, da waren sie nicht meine Band. Aber da war es okay, sich die anzugucken. Obwohl der wiederum deren ganz ehemaliger Schlagzeuger, Lord Knut nämlich, so meine erste Radiopersönlichkeit war. Ja, richtig, klar. Mit, wie hießen die? Hits Agogo, oder was hat er gemacht? Evergreens Agogo. Oder Schlagerparade. Ja, und so ein Schlagerparade. Der hat immer Okidoki gesagt. Ja. Und deswegen, das kann ich übrigens nicht hören, wenn das Leute heute sagen. Nee, kann ich auch. Ja. Kann ich auch, halte ich nicht aus. Nee. Aber hat man damals früher auch, glaube ich, gerne getaped. Aber andererseits mit riesengroßen Dingern, was heute junge Menschen bei Marusha wieder machen. Und bei dir natürlich. Mit Tonband aufnehmen? Na, mit Kassetten. Ach, mit riesengroßen Kassetten. Nee, du musst jetzt laut Knut und Marusha auseinanderhalten. Und dich auch. Wobei, du hast ja deine letzte Sendung auch tapen lassen, oder? Ja, stimmt. Aber aus sommerlichen Gründen. Dabei war es ja noch gar nicht Sommer. Nee, dabei war das aber heute voll Musik, aber die klasse, ne? Aber richtig abgegangen ist. Gleich gemerkt, ja. Ja. Richtig. Ja. Ey, was ist denn eigentlich der Vater vom Freund von der Freundin von Sean McGowan für Ina? Habe ich vorher nicht verstanden. Das ist ein krasser Song, oder? Ja, ich habe ja nicht mitgekriegt. Ich habe bloß ein Stück gehört und dann deine Absage. Und dann hast du gesagt, kann sich ja jeder denken, was das ist. Naja, gedacht, Gott sei Dank, ich bin wieder nicht jeder. Der singt. Ja, weil so bestimmte Worte sage ich nicht. Weil nicht irgendwie, dass ich nicht sagen könnte oder darf, aber weil... Ach, weil doof. Die ein TH enthalten. Weil die ein TH enthalten, ja. Nee, er singt halt die ganze Zeit, Her Father Didn't Like Me Anyway. Den verstehe ich. Ja, und dann singt er zum Schluss, Her father was a right cunt anyway. Was ist eine right cunt? Das ist eine rechte Kante. Johnny? Ja, so nicht, Jung, so nicht. Ja. Ja. Guck mal, Kathi wieder. Kathi immer noch? Jetzt hätte er fast ein Wortspiel draus gemacht, aber... Die hört ja nie wieder auf. Sag mal, Germa, hast du den jetzt hochgezogen? Ich hab da extra den Regler runtergezogen. Weg ist es. Weg ist er, olle Kathi. Ja. Was ist ein right cunt? Mann, jetzt aber Schluss. Na, aber kick mal, du, also auf Englisch sagst du das einfach so, ja. Die unanständigsten, exzessivsten Wörter? Derjenige, der darauf Wert legt, dass es ständig wiederholt wird, Kant? Bist du ja. Kant? Immanuel? Kant und Lessing. Hermann? Ja, Kantstraße. Naja, ja. Gut. Nee, wird nicht witzig. Vater war Lessing. Vater war rechter Lessing. Ja. Ja, dann viel Spaß. Ja, Credibility Crisis, was erzählst du denn so über Credibility Crisis? Na, ich lass mir erzählen. Hast du mal eine schwere Credibility Crisis gehabt? Puh, keine Ahnung, nö. Echt nicht? Bist du so ein unreflektierter Typ? Der macht einfach so sein Zeug und keine Gedanken? Nee, früher habe ich mir schon viel mehr Gedanken darüber gemacht. Und jetzt? Nicht mehr so. Nee, jetzt nicht mehr so. Nö. Na gut. Das hilft auch echt. Also früher habe ich viel mehr über den Kram, den man so macht, nachgedacht, aber jetzt nicht mehr. Johnny, ich habe hier wieder einen... Dann wird es besser. Ich habe hier einen Brief. Das finde ich... ich zitiere einfach mal. Ich verstehe gar nicht, was manche Leute gegen Johnny haben. Verstehe es schon. Ist mir doch egal. Jedenfalls will sie ein Autogramm haben. Von dir. Von dir. Wieso Mandy. Schreibst du dann zu dir? Und dann soll ich hier noch jemanden grüßen. Am 16. heute gerade. Wenn du Uli... grüßen könntest. Alles Liebe zum Geburtstag wünscht Mandy. Hey Uli, die wird heute 14. Das machen wir. Und so spät noch auf. Kinder, alle, die jetzt 14 sind. Aber Uli ist noch auf. Du weißt ja nicht, ob Mandy noch auf ist. Nee, Uli wird 14. Ja. Warum schreibt ihr dann zu dir? Naja, aber ich bin schon einer, wo die Leute, also die anderen Briefe lese ich ja nicht, die Briefe lese ich dir ja nicht vor. Ich meine, wenn es Klagen gibt, Beschwerden gibt, dann landet irgendwie alles bei mir, wa? Ja, und dann behalte ich das klar. Ich habe auch noch ein paar Briefe an uns beide, die sind aber für Weltall Erde 42, würde ich sagen, das machen wir dann Sonntag. Ja. Ja. Tony, ich danke dir, dass du hier warst. Das war wieder eine tolle Sendung. Jürgen, ich danke dir, dass du ein Teil deiner Sendung, deiner Sendezeit für mich und Du bist auch immer wieder für eine Überraschung gut. Auch. Das ist eine großartige Platte, ne? Ja, ach, die muss ich mir mal auch erstmal richtig anhören. Ich hab die bloß so gesehen. Ich höre die jetzt. Ich fahre jetzt nach Hause und höre mir die Radioshow von East West an. Schön, Johnny, ich hab hier noch ein... Sag mal, wo ist denn das Putztuch? Eine Musik für die... Ach ja, entschuldigt, war nur geborgt. Ja. Ist klar. Für die Ausstellung. Gut. Kinder, ihr könnt euch ja schon mal, wenn ihr anrufen wollt, hier vorbereiten. Credibility Crisis lautet das Thema. Du musst ja erstmal, jetzt sag doch mal kurz auf Deutsch, worum es da geht, weil viele Leute können ja kein Englisch und gerade so bei zwei schweren Worten, also Crisis wissen die meisten. Ja. Krise. Lasset mich einfach als Kredibilitätskrise übersetzen. Nee, jetzt sag doch mal, was das auf Deutsch jetzt heißt. Kann ich das nicht machen, wenn du raus bist? Nee, ich freue mich gerade, dass ich den Spieß mal umdrehen kann. So, Jürgen, jetzt erzähl doch mal. I got no Glaubwürdigkeit. Ja. Eine Glaubwürdigkeitskrise, in die man selber geraten ist. Oh, Hut ab. Ja? Ja, doch, muss ich ist sagen. Doch, aber ist doch durchaus ein interessantes Thema, oder? Ja, doch. Alter, muss ich mir von dir bestätigen lassen, dass meine Themen, nee, wieder toll. Die sind hochbrisant. Ja. Zum Beispiel sollte Johnny zum Sex Pistols Konzert gehen dürfen, in seinen Birkenstocks. Das hat aber nichts mit, das sind Roots und keine Birkenstocks. Das hat aber nichts mit Credibility Roots? Zu tun. Was sind denn Roots? Sind doch Wurzeln. Ja, Wurzelschuhe. Ja, zum Beispiel. Wurzelnase, Wurzelschuh. Nee, da ist aber das ist ja eher eine andere Frage, ob man überhaupt mit Wurzelschuhen zu einem Sex Pistols ziehen darf. Das wäre wahrscheinlich schon wieder Punk. Also irgendwie alles, was nicht so recht passt, ist Punk, oder? Das war irgendwie nicht richtig, das ist Punk, ja. Hier, Johnny, jetzt kommt Punk für dich. Mach mal. Ja, widme ich dir. Das ist das Lieblingslied, das ist das Lieblingslied meiner Oma und das hat mich meine Kindheit über begleitet. Ich hab's immer gesungen, trotzdem mit natürlich total gruselig ist eigentlich. Sing mal mit, bitte, für mich. Kennst du den? Wahrscheinlich, oder? Warte mal. Der hat auch so einen englischen Vornamen, wie alle tollen Typen. Freddy. Ach, Freddy. Freddy und Johnny. Junge. Komm bald wieder. Mach mal weiter. Ich bin das schön, wenn du mit singst. Komm, war doch gut gerade. Macke. Du musst doch schon üben. Hör lieber ein bisschen auf den Text. Der ist nämlich für dich. Den kenne ich ja auswendig. Echt? Hinaus. Ich mach mir Sorgen um dich. Sorgen. Er muss ja schon üben. Für Sonntag. Hey, it's Punk, Baby. Morgen. Denk auch an mich. Ist schön. Junge, komm bald wieder. Wird auch nicht rumgefackelt, weil er sagt, Junge. Ja, man kann einfach sagen, ist im Grunde Tokotronic, aber 30 Jahre früher. Ja, doch. Hat auch ähnliche Klamotten wie Arne Zanke. Genau. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb. Und jetzt rappt er. Ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. Bei der Mutter sagt? Schrieb. Im Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Ja, kann auch verstehen. Wenn das aktueller wäre, müsste das E-Mailen heißen. Immer E-Mailte sie. Ja. Landete eine E-Mail an Bord. Toll, wenn ich so ein bisschen im Hintergrund bin, ist gut, oder? Ja, nee, ist total klasse. Ich genieße das gerade. Ich habe auch so ein bisschen so diese Gänsehaut auf dem Rücken. Ich bin da einfach auch nicht so ein Frontschwein, was die Bühne betrifft. Nee, bist du mehr so ein Background-Sänger? Ja, eher so hinten, mich ein bisschen zwischen die Les Humphreys-Singers mischen. Die waren auch toll, ne? Im ersten Brief stand, komm doch bald. In der ersten E-Mail. E-Mail her, reimt sich auch besser. Junge, jetzt kannst du dich langsam verpissen, oder? Ja, ich hau dann mal ab. Tschüss, Jolly. Ist aber schön, dass du das so nett sagst. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, Ja, Johnny, jetzt ist aber ruhig, jetzt ist gut. Wie bitte? Ja, die bringt ihr mit. So, oh, dann ist ja schon fast 10:30. Kinder, wir müssen jetzt ganz schnell anfangen. Hallo, guten Abend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Beispiel 38. Die Spannungsgrade der Explosivlaute sind zu hoch. Piam, piom, tiaum, tiaim, tiem. Artikulationsübungen. Beispiel 39. Worte eingebettet in Nasalierungs- und Kauübungen. Hm. Niam, niam, niam, niam, niam. Sonne, Sonnenschein. Beispiel 40. Sätze eingebettet in Nasalierungs- und Kauübungen. Hm. Niam, niam, kiam, piam, tiam, tiam, tiam, niam, niam. Sonnenblumen blühen überall. 22.30 Uhr. Mir gegenüber steht Moshe Rari und hat jetzt wahrscheinlich wieder Kurt's Info. Fritz Kurz Info. Friedensplan. Die USA haben einen Vorstoß zur Beilegung des Libanon-Konflikts unternommen. Nach Angaben des israelischen Fernsehens soll Syrien als Schutzmacht Libanons dafür sorgen, dass die Schiitenmiliz Hisbollah keine Raketen mehr auf Israel feuert. Auch die Angriffe auf die von Israel besetzte sogenannte Sicherheitszone in Südlibanon müssten beendet werden. Israel müsste sich im Gegenzug bereit erklären, über den Rückzug seiner Truppen aus dieser Zone zu verhandeln. Streit. Die Große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern steckt in der Krise. Mit den Stimmen der SPD forderte der Landtag heute den Rücktritt von CDU-Finanzministerin Kleden. Die SPD wirft der Ministerin im Zusammenhang mit den Vulkanwerften eigenmächtiges Handeln vor. Die Landtagsentscheidung ist für die Regierung aber nicht bindend. Debatte. Die SPD ist bereit, mit der Bundesregierung über einen Ausgleich des Haushaltsdefizits zu sprechen. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Scharping, sagte, seine Partei werde auch die Kürzung sozialer Leistungen mittragen, wenn der soziale Friede gewahrt bleibe. Rinderseuche. Großbritannien will beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen das Importverbot für britisches Rindfleisch einreichen. Das kündigte der britische Landwirtschaftsminister heute an. Mit dem Importverbot sollen die europäischen Verbraucher vor dem Rinderwahnsinn BSE geschützt werden. Abschied. Der kubanische Regisseur Thomas Gutierrez ist tot. Er erlag in Havanna im Alter von 67 Jahren einem Krebsleiden. Gutierrez wurde vor allem bekannt durch seine Filme Erdbeer und Schokolade sowie Guantanamera. Wie schützt man europäische Bevölkerung vor Wahnsinn? Jetzt kommt Sport, weil die haben ja draußen Fußball gemacht, oder? Ja, genau. Dann machen wir jetzt Sport. Erstmal das vielleicht nicht ganz so wichtige Ereignis In der Bundesliga spielte Mönchengladbach gegen Kaiserslautern 1:1. Und jetzt beim Halbfinal-Rückspiel um den UEFA-Pokal steht es zurzeit 1:0 für Bayern München gegen FC Barcelona. Jetzt können wir kicken, wie es beim Wetter steht. Genau. Wetter. Nachts klar, Temperaturrückgang auf 4 bis minus 1 Grad. Tagsüber wieder sonnig, 15 bis 20 Grad. Verkehr. B96 Oranienburg, Sperrung der Schlossbrücke in Richtung Nord, eine Umleitung ist ausgeschildert. A114 Prenzlauer Promenade Richtung A10 Pankow, die Zufahrt Schönlinder Straße zur A114 ist gesperrt, bitte folgt den Umleitungsempfehlungen. Und dann noch Berlin-Schöneberg, Sachsendamm in Richtung Schöneberg, Höhe Reichartstraße, nur ein Fahrstreifen frei wegen Bauarbeiten, Achtung Staugefahr. Morsch, vielen Dank. Bitteschön. Tschüss. Fritz präsentiert afrikanische Popmusik. Angélique Kidjo. Angélique Kidjo live in Berlin. Mittwoch, 24. April im Metropol. Präsentiert von Fritz. Ey, nicht genug gejingelt, hier jetzt weiter. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Den will ich gerne machen. Kinder, jetzt hört mal genau zu. Jetzt wird eine Musik gespielt und ihr sollt mir erklären, warum die gespielt wird. Das müsste rauszukriegen sein, würde ich mal so grob vermuten an der Stelle. Ein Kosmonautenlied muss jeder kennen, finde ich. Kosmonauten singen auch. Juri Gagarin sang im Weltall »Die Heimat hört mich«. Ein Lied von Dmitri Schostakowitsch. Naja, nun kann ja nicht jeder ein Kosmonaut sein, aber singen sollte jeder. Mein Kosmonautenlied. Nicht gleich resignieren. Jetzt haben sie alle aufgelegt. Ne, 3 Anrufer sind noch drin. Wer weiß, warum dieses Lied heute erklingt, könnt ihr anrufen. 0331 für Potsdam 74 81 110. Zu viel Anhieber unterwegs, jetzt alle Leitungen belegt. Da bin ich jetzt gleich gespannt. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Tag, hallo. Ja? Ja, ich bin jetzt drin, ja. Ja, du bist jetzt drin. Kannst du sagen, warum dieses Lied eben erklang? Ja, ich weiß nicht, du hast immer... Ja oder nein, ja oder nein, ja, ja oder nein? Ja, ja, ja. Ja, warum? Weil du so ein Fable für Kosmonauten... Falsch. Tag, wer bist du? Ja, Kevin. Tag, Kevin. Weißt du, warum ich das Lied eben gespielt habe und warum ich davor Billy Bragg, I Wanna Be a Cosmonaut gespielt habe? Jo. Warum? Ja, weil du willst, dass viele Leute anrufen und hier einen schönen Tag aussprechen. Nein, falsch. Tag, wer bist denn du? Ich bin der Frank. Tag, Frank. Na, Juri Gagarin, der war vor einer Weile, 1900 noch was, im Weltraum. Jetzt vor irgendwann... Mann, vor einer Weile ist kein Anlass. Vor 25 Jahren in dieser Woche, ich glaube am 11. April. Ja. Ja. Krieg jetzt auch was geschenkt? Nee, Christianisch geschenkt. Kriegst doch nur ein mäßiges Lob von mir, weil, ja, Juri Gagarin war vor einer Weile im All, ist echt eine Allerweltsweisheit. Ah, Lied war spitze. Ja, wem sagst du das? Ich danke dir für deinen Anruf. Ciao. Vielleicht können wir jetzt noch vielleicht mal einen Kurzvertrag zu Juri Gagarin bekommen. Hallo, von dir? Wer bist denn du? Ja, es war der 12. April. Richtig. Super. Kannst du noch ein paar Worte zu Juri Gagarin sagen? Ja, vor ungefähr 14 Tagen war ein Artikel in der Zeitung. Da hat man, also man hat versucht, die Absturzursache aufzuklären. Man hat ja gesagt, er war betrunken und viele Spekulationen und so weiter. Aber es soll ja alles nicht stimmen. Also sie waren beide nicht technisch genug versiert. Der ist einfach 10 Jahre lang nicht mehr geflogen mit dem Flugzeug. Naja, die hatten, Ja, ewig nicht geflogen. Ja. Und dann hat er sich reingesetzt und hat sich ein bisschen überschätzt, der Genosse Gagarin. Ja. Das ist schade, dass er runtergefallen ist, traurig. Ja. Ja? Und somit nehme ich an, dass du halt PJ spielen wirst. Genau, weil du das nämlich gewusst hast, weil du es sagen kannst, singt jetzt PJ Harvey eben aus Traurigkeit auch Yuri G. Ja. Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Hey there, Luna, singt sie gleich. Hey Mond. We'll be right back. immer wieder ein Anlass da, PJ Harvey zu spielen. So, jetzt hören wir uns aber erstmal an, Davids Zusammenfassung der Hörspielart hier, Hörspielvermurkste Zusammenfassung der letzten Sendung. Der Fall Kuttner, Teil 3. Was bisher geschah? Jürgen Kuttner leidet nach wie vor an seiner quasi totalen Amnesie und vergnügt sich seit seines Ausbruchs aus dem Krankenhaus mit Ratespielen. Außerdem hat sich herausgestellt, dass er ein Verhältnis mit seinem seltsamen Arzt Dr. Hirschmann hatte. Aus Enttäuschung über Kuttners Eskapaden hat Privatdetektiv David zunächst resigniert. Es war mal wieder eines dieser verdammt nochmal nicht enden wollenden Wochenenden, an denen du wegen der allzu senkrecht einfallenden Sonnenstrahlen denkst, die Zeit stünde still und deshalb beginnst nach der Garantiekarte für deine innere Rolex zu suchen. Wie es bei richtigen Männern nun mal so ist, habe ich mich mit Kuttner wieder vertragen und mich mit ihm zu einer kleinen Spritztour in meinem roten Mustang, Baujahr 62, durch das Babelsberger Umland verabredet. Ich glaube, wir waren gerade in der Nähe von Barcelona, als direkt vor uns auf der Straße ein UFO landete. Guck mal, wie lustig, Jürgen. Eine fliegende Untertasse. Du hast aber einen extrem weiten Begriff von lustig, oder? Ja, Logo. Das ist doch köstlich. Wie oft hat man so eine Momente im Leben? Keine Ahnung. Nicht oft, glaube ich. Wenn es 20 Mal passiert, ärgerst du dich. Komisch, ne? Als wenn die Zeit stillstehen würde. Die Sonne steht steil im Zenit, die Bäume werfen keinen Schatten. Es ist ja auch kein Baum zu sehen hier. Und dann so Mexiko-Feeling. Die Sonne knallt runter, trocken, windstill, keine Geräusche. Ja, bis auf die Musik. Man wartet auf den Bus, kein Bus in Sicht, kein Straßenverkehr, Sonntag, keine Menschen, nichts. Nochmal abgesehen von diesem UFO. Ja. Ich warte ja nur auf die kleinen grünen Männchen. Na, was will man mehr, oder? Ah, guck mal, die Luke geht auf. Ah! Yeah! Oi. Ja, super! Oh, klasse! Mein absoluter Lieblingssong! Die gehen richtig ab! Mann, Mann. Ey, komm! Oi. Geh mal rein! Okay! Willkommen, Erdling! Tag, wer bist denn du? Ich bin der Kapitän! Du klingst ja so metallisch! Bist du ein Roboter? Wir sind vom Planeten Hirschmann! Hirschmann! Autoantennenpflegetüchlein? Und Dr. Hirschmann! Das genau! Die super Konstellation, ich oder? Ich glaube, mir wird jetzt einiges klar! Das glaube ich kaum! Wir sind die Erfinder der Autoantennenpflegetüchlein! Na, das ist aber eine Überraschung! Und ich komme, haben wir dazu auserkoren, unser Produkt auf der Erde zu promoten! Nein, jetzt wird der Hund aber in der Pfanne verbrannt! Das hat auch gut geklappt, bis dieser Dr. Hirschmann ins Spiel kam! Mensch, Mensch, Mensch! Ja, er war es, der dir dein Gedächtnis genommen hat. Ach, ehrlich? Um dich ganz für sich zu haben. Warum sind Männer mal so organisiert? Das ist auch ein Trost, oder? Einer Bedingung. Ach, schade. Du musst eine Kampagne gegen unsere Konkurrenz starten. Ach. Das Plagiat von Okay, what? Okay. Traust du dir das auch wirklich zu? Ja, klar. Mensch, dann bist du ja bald wieder gesund. Nee. Wieso, glaubst du nicht? Das ist doch wohl eine Sache, die dich einen Dreck annimmt. Entschuldigung. Wir müssen jetzt leider weiter. Also adios, muchachos. Adios. Tschüss. Tschüss. Ich stieg mit Jürgen wieder in meinen roten Mustang, Baujahr 62, und wir fuhren zurück nach Hause. Drei Erkenntnisse hat mir die Begegnung mit den Außerirdischen gebracht. Erstens, ich wusste nun, warum das Hirschmannsche Autoantennenpflegetüchlein ein so spaciges Design hat. Zweitens, der Fall Kuttner, der eigentlich gar keiner war, war nun auch uneigentlich keiner mehr und für mich somit gelöst. Drittens, die Jungs vom Planeten Hirschmann haben musikalisch richtig was drauf. Ich begann also auch zu musizieren. Na, da kann man ja gespannt sein, wie es in der nächsten Woche weitergeht. In der nächsten Woche geht's weiter. Jetzt geht's aber erstmal in der Sendung hier voran. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Carsten. Hallo. Tag, Carsten. Du müsstest jetzt als erstes mal Credibility Crisis übersetzen? Crisis kann ich übersetzen, heißt Krise, aber Crisis. Ach, sag mal, ich hab doch vorhin, hab ich's doch schon eben gesagt. Seit wann hörst du zu? Kreativitätskrise. Was? Ja. Kreativitätskrise? Credibility Crisis. Ja, Johnny schüttelt jetzt im Auto, eine Mischung aus Ekel und Lachen befällt ihn da. Ich habe einen Preis gewonnen. Ich habe einen Preis gewonnen? Ja, du hast einen Preis gewonnen. Hey, ich bin immer bestechlich. Weil du den ersten Mann im Weltall gedacht hast. An ihn gedacht. Und was für einen Preis habe ich da gewonnen? Du bist eingeladen zur Eröffnung der Beachvolleyballanlage in Friedrichshain. Ey, super. Also, es gibt ja irgendwie also nichts Gargarinesket als eine Beachvolleyballanlage. Bitte? Bitte? Mann, oh Mann. Carsten, ich bin jetzt noch ein bisschen enttäuscht von dir. Wieso? Na, ich dachte, ich krieg was Schönes, richtig, also richtig was geschenkt irgendwie. Pass mal auf, ich gebe dich weiter und der schenkt dir was Schönes. Nee, nicht, bloß nicht weitergeben. Ach, nee, Kuttner. Mir wird immer so schnell schwindelig. Kuttner, du hast eine Schallplatte gewonnen. Was denn für eine Schallplatte? Die Schallplatte, auf der Reicht euch die Hände drauf ist. Was ist denn Reicht euch die Hände? Spiel mal an. Ja, kann ich machen. Ja? Okay, Moment. Mal sehen. Ne, bin ja durchaus, warum nicht, wenn man heute geschenkt kriegen kann? Ja. Hast du den Plattenspieler direkt neben dem Telefon? Hörst du? Und danach kommt dieser, reicht euch die Hände, ihr sollt... Na, dann mach mal danach. Was war denn das jetzt? Jetzt, du kennst du doch. Ach, reicht euch die Hände? Ja, jetzt. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Sag mal, habe ich die selber, die Platte? Weiß ich jetzt ja nicht. Los. Denn keiner fängt alleine an, weil es ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Super. Und? Ich weiß, was das für eine ist. Die ist von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften herausgegeben, ne? Irgendwas mit so einer Schulplatte. Ja, das ist aber eine Extraplatte. Die ist nämlich nur so eine kleine Gummiplatte. Ja? Ja. Na gut, die will ich geschenkt haben. Gummibesuch im Kindergarten. Und dann habe ich die doch, glaube ich. Ein Vortag mit Liedern. Weiß ich auch nicht genau. Na, die will ich trotzdem geschenkt haben. Gut. Habe ich jetzt geschenkt gekriegt? Ja, ist immer noch super. Ist immer noch besser als ein Autogramm von Juri Gagarin, oder? Nee, stimmt nicht. Ein Autogramm von Juri Gagarin ist sicher Gold wert inzwischen. Hätte ich zu gerne. Kann ich leider nicht mit dienen. Gut, Carsten, aber mit einer Platte lasse ich mir auch. Na gut, Micha, dann danke ich dir trotzdem erstmal. Ja? Ja, ich danke dir ein bisschen zurückhaltend, weil noch habe ich die Platte nicht. Bleibt das Thema deiner Sendung? Oder? Credibility Crisis bleibt das Thema. Jetzt muss ich mal weiterfragen. Gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, was heißt denn bei dir Credibility Crisis? Ja, Glaubwürdigkeitskrise. Glaubwürdigkeitskrise, richtig. Und kannst du dir darunter was vorstellen? Könntest du so eine Art Warm-Upper für die Sendung machen? Dass die Leute ein bisschen angestachelt und aufgeheizt werden? Und sich richtig tolle Glaubwürdigkeitskrisen in geschüttelte Geschichten einfallen lassen? Ja, könntest du. Du müsstest nicht, nur zu Wort kommen. Ich könnte dir einen Vortrag zu Juri Gagarin liefern. Ach, ein Vortrag zu Juri Gagarin ist auch okay. Wird dankbar angenommen. Gut, also geboren ist er am 9.3.34, gestorben ist er am 27.3.68 und am 12.4.1961 ist er als erster in den Weltraum geflogen. Richtig, vor 25 Jahren und 5 Tagen. Tagen. Und seine Erdumkreisung hat 108 Minuten gedauert. 108 Minuten? Ist ja doch mehr als auf eine CD raufpasst. Ja. Ja, der Fliegerkosmonaut der UdSSR, das war die erste Auszeichnung, die er halt gekriegt hat, ja. Und er war auch der Erste, der die Auszeichnung gekriegt hat, waren wir mal. Ja, ist ja naheliegend. Das ist ein Buch von Bikir, Juri, der erste Kosmonaut. Ja. Hast du das? Nee, ich habe hier bloß ein Lexikon für Kinder. Ja. In der DDR noch. Ja, da steht das drin. Super. Sag mal, gibt es denn für dich eine Juri Gagarin ebenbürtige Gestalt irgendwo? Hier der Reiter, ja. Welcher Reiter? Der Kosmonaut, der... Ach so. Ja. Ja? Ach, und Sigmund Jähn hast du schon völlig vergessen und abgeschrieben? Nee, der steht an zweiter Stelle. Warum? Ja, weil... der ist ja jetzt auch schon Rentner. Oder? Ja, Gagarin wäre wahrscheinlich auch schon Rentner, oder? Ja, der ist jetzt aber tot. Also tot ist erstmal gute Voraussetzung, Held zu werden. Und dann aber als Held darf man nicht Rentner sein. Stimmt. Und darum gehst du auch nicht zu den Sex Pistols, nehme ich an. Nee. Danke dir für deinen Anruf. Okay, bitte. Okay, tschüss. Also, Glaubwürdigkeitskrisen, trotzdem wird jetzt alles sehr von Juri Gagarin weg hin zu den Sex Pistols führt. Glaubwürdigkeitskrisen, die ihr schwer durchlitten habt, sind das heutige Thema. Nichtsdestotrotz will ich euch erstmal mit der Hilfe von Fanny van Dannen begrüßen. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Sie lieben das Leben und sie haben sich gern. Es geht ihnen gut und es geht ihnen schlecht. Ihre Zähne sind falsch und ihr Geld ist echt. Glauben sie an etwas, an die Liebe vielleicht? Haben sie persönlich schon alles erreicht? Jetzt noch eine Frage, die wirklich nicht passt. Haben sie schon mal einen Toten angefasst? Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Sind sie von hier oder kommen sie von fern? Haben Sie Hobbys? Wie halten Sie sich fit? Wie hoch ist denn Ihr Dispo-Kredit und versicherungsmäßig? Ist da alles in Lot? Wie leicht gerät man schuldlos in Not? Haben Sie ein Vorbild, die Mutter, den Vater, oder macht das alles Ihr Steuerberater? Und jetzt eine Frage, die immer noch nicht passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Lesen Sie Zeitung oder sehen Sie fern? Oder wollen Sie Ihre Freizeit anders verbringen? Ziehen Sie es vor, im Chor zu singen? Oder singen Sie lieber für sich allein? Oder singen Sie gar nicht, muss ja nicht sein. Ich wollte Sie auch eigentlich gar nichts fragen. Ich wollte nur guten Abend sagen. Nur noch eine Frage und dann geht's gleich los. Wer von Ihnen ist schon länger arbeitslos? Nur keine Scheu, Sie müssen sich nicht schämen. Sie sind ja nur eines von vielen Problemen. Doch es gibt eine Lösung, die muss ich erwähnen. Wie wär's mit einem eigenen Unternehmen? Nun denken Sie nicht gleich an Stress und Herzinfarkt. Es gibt da einen interessanten Markt. Der hat immer Konjunktur. Ich sag's Ihnen gleich, ich denke an den Bestattungsbereich. Aber erstmal eine Frage, die endlich passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Namend. Namend. Hallo. Hallo. Grüße dich, auch wenn du es mir nicht glaubst, weil deine Credibility-Crisis hast, hier ist Otto. Ich habe nicht meine Credibility-Crisis. Ich will ja mit euch nur über Credibility-Crisises reden. Ja, schön. Credibility-Crisises small talken. Gut, dann komme ich aber erst nochmal zu deinem vorgehenden Thema zurück. Darf ich schnell mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, der lungert da schon wieder rum. Mach doch. 0331 für Potsdam, 721 39 32. Wer hier nicht durchkommt, kann den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, der sich selber hin und wieder ohne je von Credibility Crisis Blässe nur angekränkelt zu sein, the most sexiest answering machine nennt, ohne jeden Anlass. 031 für Potsdam, 721 39 32. So. Soll ich dir mal ein ganz magisches Wort an den Kopf schmeißen? Ja. Schlager der Woche. Da seid ihr wohl nicht drauf gekommen. Ja, richtig. Schlager der Woche. Ey. Juliane Werding. Jetzt kramen wir aber voll hier im Frühjahr rum, oder? Udo Jürgens. Udo Jürgens. Das war doch wunderbar damals. Das waren doch noch Sachen, oder? Ja, da hat man noch... Hast du damals auch immer Schlager der Woche gehört? Ja, natürlich, natürlich. Ja? Natürlich, aber volles... Und sag mal, kanntest du denn jetzt zum Beispiel Freddy Quinn, Junge, komm bald wieder? Ja, wobei da war ich dann ähnlich wie du dann doch wohl etwas kleiner. Da warst du ein bisschen kleiner. Hast tapfer mitgesungen? Nee, da nicht, nee. Und hier, kannst du bei dem mitsingen? Na, kennst du das? Gleich. Ey, da singen wir gleich wieder mit. Bist du einsam heute Nacht? Hä? Ja, ja. Oder Peter Alexander, aber wie Elvis, ne? Peter Feuersalam. Ja, Peter Alexander mit fettigen Haaren, du. Ein Loch und Stück. Ja. Ey, sag mal, geht dir das auch so, dass man so Sachen nachmacht, von Leuten übernimmt? Dieses ist mir eben aufgefallen. Was habe ich ihm gesagt? Wie Elvis Peter Alexander mit fettigen Haaren, du. Und das Du habe ich, glaube ich, von Johnny. Du. Ja, doch, das ist aber normal. Mit Leuten mit Hund und Herrchen wäre immer ähnlicher. Wobei ich jetzt nicht damit irgendjemand von euch beten zum Hund oder zum Herrchen machen will. Aber das ist ja eine alte Weisheit, die ja durchaus auch legitim ist. Ne? Leute, die lange was miteinander zu tun haben, die nehmen ja dann doch logischerweise Sachen voneinander an. Ach, das war jetzt der Herrchen-Hund-Vergleich, ja? Nee, du, aber warte mal, bevor ich jetzt vergesse... Naja, hier sitzt Herrchen am Mikrofon. Ja? Was ganz toller, der Kleine ist auf der Autobahn. Was ganz kultig ist. Ich habe nämlich ein Juri Gagarin-Buch. Ich habe ja auch ein Juri Gagarin-Buch. So ein kleines Trompet... Nee, Trompeter war das nicht. So ein kleines. Nicht so popelig. Nee. Das ist etwas größer als A5-Format. Ich habe es nur leider jetzt nicht direkt hier, sonst würde ich jetzt mal holen und rinkriegen. Aber da ist garantiert ein Juri Gagarin-Autogramm drin. Nun leider nicht handschriftlich, sondern eben abgedruckt, aber ist schon mal ziemlich kultig. Aber ein richtiges Autogramm wäre natürlich toll, ja, oder? Ja, ist doch einfach mal. Weißt du, was ich ziemlich traurig finde? Der ist doch, im März ist der doch gestorben. Ja? Ja, ja, weißt du, und meine Freundin, die ist kurz danach im Mai geboren, die hat den ja nicht mehr erlebt, wa? Ist das nicht tragisch? Überleg mal, viele, viele deiner Hörer, die haben den ja nicht erlebt. Die haben den ja nicht erlebt. Die nehmen das als eine ganz ferne... Wir uns unterhalten. Ist komisch, wa? Die nehmen das als ganz ferne Gestalt. Wir reden so darüber, wie Johnny von den Sex Pistols erzählt, reden wir von Juri Gagarin. Obwohl, die hat er doch auch nicht mehr kennengelernt. Na gut, egal. Aber ich meine, das ist ja dann eigentlich auch ziemlich verklärend. Eigentlich dürften wir doch ja nicht dann, um auf den Hörer von vorhin zurückzukommen, den so klasse finden, weil wir kennen den ja noch lebend, oder? Ja, nee, aber trotzdem finden wir den klasse, oder? Warum findest du Juri Gagarin klasse, weißt du das? Das war einfach mal... Was oder sag mal, findest... Exorbitant ist, sowas wie den gab's vorher nie, weißt du, das ist... Was heißt denn sowas wie den? Naja, ein Mensch, der sitzt im All, weißt du, das ist im wahrsten Sinne des Wortes exorbitant, das ist... Sag mal, du willst jetzt ein bisschen mit meiner Credibility-Crisis mithalten, oder? Ja? Du, ich hab, witzigerweise, ich hab ja nicht vorhin gerafft, dass du heute Abend Sendung hast. Ich habe mir vorhin ein Video reingetan und habe deine wunderschöne Sendung mir angekickt, wo du den Geschonek drin hattest. Ah ja. War doch insofern ein ziemlich kultiger Abend gewesen heute. Ja, Mensch. Ja. Aber das nur so nebenbei. Das fiel mir jetzt gerade wegen Credibility ein, weil das passt da nämlich dann direkt, wenn irgendwie hast du da eine Linie drin. Aha. Sag mal, kannst du was anfangen mit so einem Begriff wie Credibility Crisis? Ich hab den heute zum ersten Mal bewusst gehört. Vielleicht schon mal eher vorher. Und ich hab, so ja, immer. Ich hab den noch gar nicht gehört. Ich hab mir den Fall einfach ausgedacht. Ich dachte vielleicht. Ach so. Ich dachte, dass es einfach ein bisschen cooler rüberkommt, wenn man mal ein bisschen im Radio Englisch redet. Machen ja viele Kollegen von mir und die kommen total cool rüber. Johnny zum Beispiel. Außer wenn er TH-Worte hat. Dann kommt er auch nicht so toll rüber. Ja, ja. Credibility Crisis. Glaubwürdigkeitskrise. Ja. Warst du schon mal der inner Versuchung, Sachen zu machen, die dich schon gereizt hätten, sie zu machen, aber wo du gedacht hast, nee, wenn du das machst, dann verlierst du aber all deine Glaubwürdigkeit. Ja, wunderschönes Beispiel. Ich bringe mein Auto in die Werkstatt und der Typ, der da der Werkstattchef ist, ein guter Kumpel von mir und ich habe den vorher angerufen, ich brauche unbedingt ein Austauschauto, weil ganz wichtig. Und ich stelle da mein Auto ab und du hast den Wagen da. Ja, ja, geh um die Ecke, da steht der Schlüssel, steckt, alles klar. Und was meint er? Richtig. Echt? Ey, voll richtig. Ich geh fast um die Ecke rum, kicke, sehe kein Auto, geh wieder zurück. Du, da ist nix. Wieder doch, gleich in der Ecke. Ich geh wieder hin, sehe da bloß den Manta, der da seit Jahren da steht. Geh wieder, nee, du sag mal, willst mich veralbern, da ist kein Auto. Na, da ist doch der Manta da. Meinst du denn im Ernst? Ja, muss aber Beifahrertür einsteigen, weil die Fahrertür, die geht nicht auf. Das war ja schon mal dann der Bringer. Ich jedenfalls dann durch die Beifahrertür dann da durchgekrabbelt. Und dann habe ich aber wirklich so richtig schön, hat echt Spaß gemacht, dann erstmal das Fenster runtergekurbelt, das war dann glücklicherweise im Sommer, Ellbogen raus und dann durchdrehen lassen. Du, das ist wirklich, das sollte man mal gemacht haben. Ah, super, ja. Ja, ja, doch, das hat mir richtig Freude gemacht. Ich war allerdings dann auch wieder froh, als ich den Abend den Wagen zurückbringen durfte und dann meinen wieder hatte. Aber da, das habe ich richtig ausgelebt. Bloß ich war auch froh, dass ich hoffe, nicht von irgendwelchen Bekannten gesehen wurde. Hast du auch gleich einen anderen Blick so auf Frauen gehabt aus dem Manta raus? Ich meine, jetzt ist ja wieder Frühling, jetzt wird warm. Na, eigentlich mehr auf die Ampeln. Also das ist schon was her. Also das war, weiß ich nicht, ob das Frühling war. Also ich hatte mehr einen anderen Blick auf die Ampeln, weil das war dann doch interessanter, wann die auf grün schaltet. Wieso? Ist das Typ Autotypen abhängig? Ja, na, wenn man vorne steht und Manta, dann ist man doch der Erste. Ach so! Ach, da hat man dann immer den Ehrgeiz, man muss ja als Erster weg von der Kreuzung. Ehrgeiz, Verpflichtung, richtig. Sonst gerät man ja in die zweite tiefe Glaubwürdigkeitskrise. GTI daneben, dem. Ja. Nee, und hatte ich aber leider keiner gesehen mit deinem Manta. Naja, das war mir unterm Strich eigentlich doch ganz lieb. Ja, und hast du versucht, so ein bisschen schwitzenden Oberkörper zu simulieren, dass du so Til Schweiger-mäßig rüberkommst? Naja, ich hab doch darauf geachtet, dass der Ellbogen draußen ist. Also sag mal, das war schon wichtig. Und Sonnenbrille. Ja, ist das nicht eine Katastrophe, in einem Land zu leben, in dem Til Schweiger als erotisches Symbol fungieren darf? Ja, wenn man so eine Adoniskörper wie dich und mich kennt, dann ist das natürlich ziemlich traurig. Aber viele kennen uns ja nicht. Ja. Was will man denen bieten? Stimmt. Gagarin ist tot. Ja. Lenin ist tot. Mir ist zumal wir unseren Oberkörper ja auch noch nicht in 35 mm zeigen durften. Sag mal nicht durften, brauchten. Brauchten, richtig, brauchten. Ja. Ich meine, man gibt sich ja nicht für alles her. Wie war doch mit der Mensch, der da, gerade hier vorhin habe ich jetzt ja bei dir da sehen dürfen, der Mensch mit den teuersten Händen der Welt, ne? Ja, der war auch gut. Ja, ja, der da sich zeigen muss. Fritz Südfloh, der Bauchdeckenvertreter. Ja, überleg mal, was der durchmachen muss. Gut. Da musste seine Hände in die Kamera halten. und morgen jetzt aber wieder mit dem Wartburg auf Arbeit. Nee, so was Ähnliches. So was Ähnliches. Gut, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Gerne, tschüss. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Hier ist der Toni. Ja, da liegt ja gleich nahe, Toni 17 bitte kommen zu singen, aber. Ja. Tag, Toni! Hallo! Du kannst damit aber überhaupt nicht anfangen. Nö. Siehst du? Musst du ja auch nicht, weil du ja auch nicht aus der Gagarin-Generation bist. Naja, ich kenne aber eine ganze Menge. Also du bist nach dem Tod Gagarins geboren. Ja. Siehst du? Das hört man sofort. Ja? Ja, an diesem, an der quetschenden Stimme und an so einer gewissen Unsicherheit. Mhm. Ja? Ja. Dir fehlt jetzt, glaube ich, noch an gewisser, an einer bestimmten Reife. Ja. Ja? Die dich in sich ruhen ließe. Ja. Also, die dich in dich, Menge. In dich ruhen ließe. Ich weiß eine ganze Menge über den. Über Gagarin? Woher denn? Woher? Ich hab so ein kleines Büchlein. Ja. Und da hast du jetzt schnell nachgelesen? Ja. Das ist schön, Toni. Ja? Wir wollen jetzt aber nicht über Juri Gagarin reden, sondern wir wollen über Glaubwürdigkeitskrisen. Über Credibility Crises. Ja, genau. Sag mal, wie ist denn der Plural von Crisis? Na, Kreis. Kreis, wenn dann Singular, aber glaube ich nicht. Crisis ist schon Singular. Ja. Welche Klasse bist denn du? Welche Klasse? Welche Klasse? Achte. Achte. Und ja. Hast du wahrscheinlich als Fremdsprache Französisch gewählt? Ja. Ja, eine extrem ungünstige Voraussetzung, an einer Sendung teilzunehmen, die um Credibility Crisis kreist. Yes. Yes, I can boogie. Toni, danke dir erstmal für deinen unsicheren Anruf, ja? Ja. Tschüss, immer schön üben. Ich sag noch die Nummer vom halbautomatischen. Nee, der hat zu tun, oder? Hast du zu tun, halbautomatischer? Warum ist denn da dein Mikro offen? Mach das bitte zu. Ich sag mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, da kann man seine Glaubwürdigkeitskrisen einem elektromagnetischen Band anvertrauen. Und das wird dann alle zusammengeschnitten und wir können das uns am Beginn der nächsten Sendung anhören. So viel zu Sinn und Zweck des halbautomatischen Anrufbeantworters. Hier zu seiner Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32. Eine Stimme, die verspricht extrem sexy zu sein. Im Grunde der Till Schweiger unter den Stimmen von Fritz. Tag, wer bist du da? Hallo. Hallo. Hallo, Sven ist hier. Hallo, Sven. Sven mit Z vorne? Ja, klar. Nee, mit S. Aber du nennst dich selber Sven? Ja, klar, doch mal essen. Du hast jetzt, oder hast du, habe ich dich schlecht zugehört? Hm, ist ja eine meiner Stärken, schlecht zuhören? Möchte ich dir jetzt nicht unterstellen. Jetzt sag mal, wie nennst du dich selber? Sven oder Sven? Hm, meistens Sven. Wie denn? Doch, mach mal deutlicher. Wie, Sven? Ja, doch, meistens mehr mit Z, ja. Mit Z? So Sven. Mit Z und W. Um aus dem Namen noch was zu machen? Ja, Sven ist ein relativ alltäglicher Name. Wie, was für ein Name? Ein relativ alltäglicher Name. Ein relativ alltäglicher, wobei ich finde ihn immer wieder eher ungewöhnlich. Für mich nordelt der irgendwie so. Wie? Für mich nordelt der. Nordelt? Ja, North. Besser, North. Ja, besser als Sächseln, aber. Na, das wäre dann einfach Südeln. Was ich eigentlich noch sagen wollte, du hast ja vorhin gesagt, 25. Jahrestag von Juri Gagarin. Ja. Und nun rechne mal. Der war 61. Ja, 35. Okay, die 10 Jahre sind geschenkt. Naja, ja, in meinem Alter nimmt man das da nicht mehr so genau. Wie alt bist denn du? 25. Na, siehst du mal, 10 Jahre auch nicht viel. Naja, doch ein bisschen. Ja, bist du sicher? Ich denke mal schon. Gut, aber ich finde es aber schön, dass du aufmerksam zuhörst. Das passiert ja viel zu selten. Das passiert bei den jungen Leuten heutzutage nicht. Richtig, insofern versenke ich immer so kleine Ungenauigkeiten in der Sendung, in der Hoffnung, dass die dann von irgendjemandem korrigiert werden, der damit beweist, genau zugehört zu haben und damit der üblichen Hörer- und Anruferschaft ein Beispiel zu geben versteht. Ach so. Und du bist so einer. Sven, Hut ab. Danke. Hut ab. Ja. Darf ich dir, wärst du in der Lage, über Glaubwürdigkeitskrisen zu reden? Ich denke mal schon. Buh, ja, ehrlich? Sven, dann bleib erstmal in der Leitung, schenke ich dir erstmal noch. Darf ich dir noch verschenken, ja, als Belohnung dafür, dass du rechnen kannst? Ja, klar, immer noch. Ja? Mhm. So ein bisschen russische Frühgymnastik? Ja? Mit einem Supertitel von Drugstore. Baby Astrolab gilt auch für Juri Gagarin. Ah, ja, das wird jetzt zusammengemixt. Du bleibst in der Leitung und wir reden danach über Credibility Crisis. Könntest du mal rauskriegen in der Zwischenzeit, wie der Plural von Crisis ist? Ich habe mein Wörterbuch irgendwo vermüllt. Das finde ich jetzt. Echt? Findest du nicht? Nee. Ah, schade. Na gut, dann widme dich jetzt. Kannst ja die Übung mitmachen, ja? Mhm. Bis gleich. Ja, wir werden mal die Geschwindigkeit ein bisschen runterdrehen. Шаг правый в сторону, правую руку в сторону, левый на затылок. Пять. Левую представить вправо и сменить положение рук. Шесть. Шаг левый в сторону, изменить положение рук. Семь. в исходное положение 8. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут есть на музыке весь кино. Before it gets too cold, I want you to hold me and pretend we know every single secret this universe holds now and forever. Und jetzt werden wir aber gleich flott rüberblenden zu Sven. Hallo, Sven. Hallo, Kutner. Ah, du bist ja noch da. Jo. Welche Sprachen hast du denn in der Schule gelernt? Russisch und Englisch. Russisch und Englisch. Also könntest du Credibility Crisis ins Russische übersetzen? Die auch nicht, oder? Oh Gott, nee, das ist schon so lange her. Ja, ich auch überhaupt gar nicht. Vielleicht noch Krisis, aber... Krisis würde ich mich auch dran versuchen, erstmal Krisis sagen. Aber mit der ihr Credibility. Ah, Credibility ist ganz schwer ins Russische zu übertragen. Aber vielleicht können die anderen, die jetzt noch in Leitung sind, sich mal überlegen, was zum Beispiel Credibility Crisis auf Spanisch heißt oder auf Italienisch oder auf Französisch oder auf Holländisch oder auf Italienisch oder auf Esperanto wäre noch. Schweizerdeutsch oder Esperanto oder Polnisch oder Tschechisch oder Slowakisch oder Ungarisch oder Finno-Ugrisch, Sprachgruppisch. Irgendwie das alles. So, jetzt müssen wir aber Sven. Ja. Ah, ich muss nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. Kennst du die? 721 39 richtig. 031 für Potsdam. 721 39 32 ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Das macht Sinn, da anzurufen, weil die Leitungen jetzt hier voll sind. Insofern kann man den dann ein bisschen belabern und ihm schöne Credibility Crisis Short Stories erzählen. Hallo Sven! Ja. Ja. Was macht die Credibility Crisis? Ah, die ist zurzeit wieder nicht mehr so akut. So. Nee, aber du hattest gerade eine? Mm, Kann man so sagen, ja. Wusstest nicht, ob du zu den Sexpistol ziehen sollst? Ja, dass ich gar nicht hingehe, weiß ich garantiert. Warum? Ah, ich meine, die Zeit ist doch schon etwas lange. 20 Jahre sind doch... Ja, jedenfalls ist es 20 Jahre zu spät für so eine Tour. Ja, aber wenn Juri Gagarin gekommen wäre, dann wär's hier näher. Wenn er Konzerte eben hätte, durchaus möglich. Interpretiert die alten Sex-Pistol-Sachen, wäre bestimmt interessant geworden. Das wäre nicht schlecht, richtig. Das wäre eine interessante Erfahrung. Ja, wie sah denn deine Credibility-Crisis aus? Bist du, sagen wir mal, auch in so einem künstlerischen Bereich tätig? Eigentlich überhaupt nicht, nee. Ah, schade. Meine Crisis, ja, also ich hatte eigentlich immer bei den Freunden den Ruf, mich und meine Gefühle relativ gut unter Kontrolle zu haben. Ah ja. Soweit. Und da ich dann aber nach einer 8-monatigen Beziehung ziemlich übel abserviert wurde, ja, hatte ich mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt die letzten paar Wochen. Und wie sah das aus, mangelnde Kontrolle über deine Gefühle? Sind das so schlimme asoziale Gefühle, dass deine Umwelt dann gleich allergisch reagiert? Oder war es jetzt bloß... Kontrolle über meine Gefühle aussieht. Ja, nee, deine Gefühle, die du unter Kontrolle halten musst. Na, generell, meine ich mal, überhaupt so. Also, ach so. Ich kann mich relativ gut nach außen abschotten und... Ja, also es sind jetzt nicht Gefühle wie, sagen wir mal, Eisbären, dass man, also im Zirkus zum Beispiel, dass man immer ein Auge drauf haben muss und denen nicht seinen Rücken zuwenden darf. Nee. Weil sie einen möglicherweise von hinten überfallen können und in den Nacken beißen. Nee, das war dann vielleicht jetzt die Form der Krise gewesen, dass ich mich dann soweit nicht mehr unter Kontrolle hatte. Oder meine Gefühle. Das war dann die Krise. Also dann hast du doch teilweise auch bösartige Gefühle. Ja, die waren aber auf eine Person beschränkt, möchte ich mal sagen. Ah ja, sodass das Umfeld nicht weiter betroffen war. Na, das hat sich nur von den Auswirkungen, wenn man dann, wie gesagt, ich habe da ziemlich durchgehangen und so weiter und das hat dann auch Leute ziemlich genervt mit der Zeit. Ach ja? Ja, und haben sie dich auch spüren lassen? Mit dir wollen wir heute kein Bier trinken, denn du jammerst ja wieder den Abend voll. Ja, es ging dann, weißt du, dieses exzessive Alkoholkonsum und ei, die ganzen Nachfolgeerscheinungen, deprimiert und das ganze Spielchen, was sonst eigentlich gar nicht, überhaupt nicht meine Art ist. Wie alt bist du denn, Sven? 25, hast du aber vorhin schon mal gefragt. Aber Sven, du bist aber was von aufmerksam, du. Ah. Erstmal mit dem Rechnen und dann, dass ich dich schon mal nach deinem Alter gefragt habe. Irgendeiner muss ja... Nee, aber ich bin auch aufmerksam. Ich stelle manchmal die Fragen öfters, um mein Gegenüber in Widersprüche zu verwickeln. Ist mir bei dir jetzt nicht gelungen. Du hast vorhin schon gesagt, dass du 25 bist. Ah. Sven, ich danke dir für den Anruf. Jawohl, okay, tschüss. Okay, tschüss. Dankeschön, ich sage Dankeschön. So, wer ist denn da? Hallo, hier ist Tanja. Hi, Tanja. Ja, ich brauche Hilfe. Du brauchst Hilfe? Mir ist eine Katze zugelaufen. Ja, das ist doch aber jetzt keine Credibility-Crisis, oder? Giltst du unter deinen Bekannten als ausgesprochene Katzenhasserin und verlierst jetzt deine Sicht? Naja, Hasserin vielleicht nichts, aber ich kann mit Tieren nichts anfangen. So richtig. Ach so. Und wenn du die einfach ganz vorsichtig vor die Tür setzt und schnell abschließt? Na, da würde ich ja erst recht mein Gesicht verlieren. Das ist ja fies. Das ist eine ganz liebe Katze. Das ist nämlich eine mit Halsband. Ja, aber was soll ich denn da jetzt machen? Eine liebe, steht da nicht vielleicht ein Name drin? Nee, leider nicht. Aber du könntest mir vielleicht helfen, weil ich weiß nicht, was die damit meint, dass die... Ich kann mit Tieren überhaupt gar nicht anfangen. Aber vielleicht einer deiner Hörer. Ach so. Weil du hast doch so schlaue Hörer. Ja, wenn jetzt... Ja, wie stellst du dir das vor? Die haben jetzt alle Angst vor Katzenwahnsinn. Glaube ich nicht. Doch, glaube ich doch. Nein. Doch, das ist so eine Seuche jetzt. Da wären bald überhaupt ja keine Tiere, Rinder werden ja kaum noch in Wohnungen drin gelassen. Alles aus dieser Hysterie heraus. Ist ja auch nun kein Rindvieh. Aber vielleicht wohnt ja jemand hier in der Gegend, der eine Katze vermisst. Dann sag mal die Gegend an. Hunschenhausen, Althunschenhausen, Werneuchner Straße, Göckestraße. Wer da in dem schwarze Katze Quartier eine Katze, Quarter, eine Katze vermisst, der sollte, was sollten wir machen jetzt? Ja, der könnte mich anrufen. Wie denn? Mit dem Telefon? Ja. Und willst du jetzt seine Nummer durchsagen, leichtsinnigerweise? Ja, mach ruhig. Mir ist, ja, dann haben wir in der nächsten Sendung vielleicht einen Erlebnisbericht. Wie der werden kann, wenn man über Radio seine Nummer durchsagt. Also ich bitte keinen anzurufen, der nichts mit dieser Katze zu tun hat. Gut, dann sag mal deine Nummer an. Das ist die 986-4895. 986-4895. Gut, ist ja auch eine Sendung, die immer ein bisschen Hilfe leisten will. Das wäre wahnsinnig toll. Okay, danke dir für deinen Anruf. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Danke schön. Ich sage danke schön. Ist es nicht charmant, wie ich mich heute immer von den Hörern verabschiede? Hallo. Hi, Kuttner. Wer bist denn du? Bastian. Tag, Bastian. Hast du schon mal unter einer schweren Credibility-Crisis gelitten? Darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Kannst du Credibility-Crisis ins Russische übertragen? Ja, genau. Das fängt an. Also echt? Ich nicht, ich habe meine Mutter gefragt, weil die ist Russischlehrerin. Ach, und die haben damals im Russischunterricht in der Lehrerausbildung auch Credibility Crisis auf Russisch gelernt? Offensichtlich. Wahrscheinlich eher nicht, sondern die haben einfach gute Wörterbücher. Ah ja, dann sag mal an. Krisis Pravdivosti. Krisis was? Pravdivosti. Pravdivosti? Mhm. Na Mensch, wenn das mal stimmt. Krisis Pravdivosti. Pravdivosti. Was weißt du dann jetzt mal an? Krisis Pravdivosti. Pravdivosti. Krisis. Pravda ist doch Wahrheit. Pravda ist die Wahrheit? Wird immer glaubwürdig, ne? Ja. Und Divosti ist die Würdigkeit. Wahrscheinlich, ja. Ja. Krisis der Wahrheitswürdigkeit. Gut. Und du selber hast noch nicht drunter erlitten? Na doch, gerade eben, als du mir nicht abgenommen hast zuerst. Weil, ey, du machst jetzt aber echt ein bisschen einfach, oder? Ja. Ja, aber warum soll man sich das nicht auch alle ab und an mal einfach machen im Leben? Einfach so laufen lassen, wie es so ist, fällt einem dann schon eine passende Antwort ein. Genau. Ja, ohne dass man in eine Krisis Pravdivosti gerät. Zum Beispiel. Bastian. Ja? Dankeschön, ich sage Dankeschön. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Kai. Wer ist er? Kai. Tag, Kai. Hallo Kuttner, ich wollte halt mal meine gute Tat tun. Sag mal, hast du sehr gelitten unter diesem, unter dem Märchen auch, hier mit Kai und Gerda? Wie heißt das? Schneekönigin? Nee, eigentlich nicht. Kai aus der Kiste ist eher besser. Was war denn Kai aus der Kiste? Das kenne ich immer. Das kenn ich nur so als Begriff. Kai aus der Kiste. Schwarze Hand? Sagt ihr das gar nicht? 30er Jahre in Berlin? Nee. Mensch, alter Mann. Ich denk, du bist Doktor. Naja, aber man kann ja noch nicht alle Kinderbücher gelesen haben. Ja, aber als Universalexperte. Nee, das ist ja mein Kollege Stefan Schwarz, der ist ja der Universalexperte. Naja, nee, ich hab nämlich neulich mal von dir ein Interview von einer Buchmesse gelesen. Da stand drin, du freust dich, wenn mal jemand anruft, der nicht aus Berlin-Brandenburg kommt. Von wo kommst denn du? Ich komm zwar aus Berlin-Brandenburg, aber ich rufe jetzt aus Karlsruhe an. Aus Karlsruhe? Ja. Völlig auf Verdacht, da kannst du die Sendung nicht hören, oder? Ich weiß gar nicht, was euer Thema ist. Ach doch, man kann ja über Satellit kann man Fritz hören. Nee, kann man nicht. Doch, kann man. Kann man nicht. Astra. Ach, scheiße drauf. Echt? Wie ist man nicht auf dem Satelliten? Ist ja der Kack. Nee, aber Fritz ist doch auf dem Satelliten jetzt bei Astra irgendwo. Bist du ganz sicher? Bin ich mir ganz sicher. Ey, könnt ihr nicht so sagen, wo? Wenn du, kannst du mit so Astrolithen, wie heißt das, Astra-Satelliten anhaben, was anfangen? Ich überhaupt nicht. Nee, eigentlich wenig. Ich weiß bloß, dass es inzwischen 5 oder 6 von der Sorte gibt. Was, so eine Satelliten? Ja, ja. Ah, sag mal, die haben hier einen Zettel angebracht, der ist aber extrem ungünstig. Oh, warte mal, ich muss jetzt mal hier hochklettern. Oh, wenn das Pult hier zusammenbricht, das gibt wieder Ärger. Oh, gibt das Ärger. Ei, was das gibt Ärger. Oh, Horrido, warte mal, wo steht denn das hier? Ach, das steht ja hier, steht jeder Mist, Wollmützen, alles steht da, aber Astra steht nicht da. HTTP, www.fritz.de. Ich war neulich im Konzert in Karlsruhe und da haben die mich auf meine Fritz-Wollmütze angesprochen. Echt? Und, was haben sie da gesagt dazu? Ey, kommst du aus Berlin? Hey, warte mal, hier ist Satellit, warte mal, hier ist so ein Dings. Bleib mal dran, ne? Ja, wenn Fritz auf Satellit. Ah, siehst du, wenn Fritz auf Satellit. Hörst du? Ja, ja. Ja? Dann mache ich das jetzt nochmal, aber ich prime das vorher, ja, cool. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder 29, Unterträgerfrequenz 8,10 MHz. Hast du das jetzt mitschreiben können? Nee, ganz so schnell nicht, aber... Ey, das passt doch aber auch voll zu Juri Gagarin, oder? Der Mensch ist aber... Wenn so Fritz auf Satellit. Wenn ja, aber Fritz trotzdem. Na, aber ohne Juri Gagarin wäre Fritz auch nicht auf Satellit. Ja, bloß, also wer mit einer Miek abstürzt so und trotzdem Held des Fliegens ist, also ist eigentlich schon traurig. Musst du wissen. Weißt, wie lange der Satellit da oben bleibt? Naja, also, ja? Weißt du, wie viel Müll da oben rumfliegt? Das fällt da ja nicht auf, ob da ein toter Satellit mehr oder weniger rumfliegt. Na, aber dann kannst du Fritz nicht mehr in Karlsruhe hören. Na, kann ich sowieso nicht, ist ja das Dumme. Also ich würde mir freuen. Haben die da in Karlsruhe keinen Satelliten, sag mal? Naja, aber Satelliten haben... Na, das ist doch aber peinlich. Naja, also hier kannst du allen Scheiß SWF3 und so hören, aber Fritz ist schon nicht möglich. Also ja. Ist traurig. Das ist echt traurig. Kinder, was man hier in der Sendung alles machen muss, zum Beispiel Fußballergebnisse durchsagen, interessiert dich das? Nee, eigentlich weniger. Also ihr könnt ihr sagen, so wie beim Snooker hier gerade auf Eurosport steht. Wie was? Wie beim Snooker auf Eurosport. Wie steht's denn beim Snooker auf Eurosport? Wie steht's denn da? Oh, also jetzt hat gerade der Wechsel, jetzt haut da gleich da die Kugeln vom Tisch, aber die haben gerade das Ergebnis ausgeblendet. Wenn Fritz auf Satellit. Rate mal, Bayern, München gegen Barcelona, rate mal. Oh, Mensch, du machst mich verlegen hier vor all den Leuten. Rate mal, Fußballwette. Fußballwette, wieso Fußballwette? Na, nur so. Also ich bin ja ein ganz schneller Finger, ich kann ja hier durch die Gegend switchen, aber das kommt ja nicht, das kommt auf Premiere, wa? Oh, jetzt lenk aber nicht ab, 2-1. Nein. Dankeschön, ich sage Dankeschön. Ey, da wird der MC Lücke wieder voll durchdrehen. Der ist doch so ein Bayern-Fan. Ach, na Gottchen. Ja, gut. Also kann eigentlich bloß leid tun. Hast du dir das jetzt mitgeschrieben mit dem Satelliten? Also ich weiß bloß auf 29 und dann... Jetzt hörst du, hast du Papier und Stift zur Hand? Ja, klar, wegen Papier und Stift. Also wenn ich mit dir telefoniere, muss man ein Papier und Stift haben. Richtig. Um seine drei Gedanken zusammenzuhalten. Also 29 war... Jetzt hör genau zu. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B. Wenn Fritz auf... Hast du das? Astra 1B? 1B, na ist klar. Gut, jetzt hören wir mal weiter. Wenn Fritz auf Satellit, 29. Dann Astra 1B. Transponder 29. Ja, Transponder 29, nicht einfach 29. Irgendwie 800 noch was Megahertz. Das hören wir uns jetzt gleich mal an. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B. Ja, Transponder 29. Unterträgerfrequenz 8,10 Megahertz. Trägerfrequenz 8,01 Megahertz. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder 29, Unterträgerfrequenz 8,10 Megahertz. Ich habe jetzt einen super Vorschlag. Ja. Also ich würde gerne für euch austesten, ob das wirklich möglich ist, aber ich bräuchte natürlich eine Satellitenschüssel von euch. Ja. Ja, also mein Lieber. Fritz-Wollmütze, weil damit empfängst du bestimmt nicht, aber also mit so einer Fritz-Satellitenschüssel. Sag mal, motiviert das, wenn man jetzt in Karlsruhe ist, dass man denkt, man kann sich ungestraft doof stellen? Sagen wir mal so, es motiviert mich nicht unbedingt, aber man kann es ja versuchen, oder? Dankeschön, ich sage Dankeschön. Tschüss, Karlsruhe. Ciao, ciao, Berlin. Herzliche Grüße. Ciao, ciao, Berlin. Oh, das klingt ja auch gruselig. Wieso gruselig? Das weiß ich nicht. Findest du, also gibt ja so ein paar Sachen, die darf man eigentlich nicht sagen, oder? Ach, naja, manche Sachen kann man schon sagen. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche euch noch einen lustigen Abend, wa? Ja. Ach, dir auch. Haha, du bist jetzt völlig alleine, oder? Ich bin total am Arsch eigentlich. Ja? Last Exit Karlsruhe. Oh. Kannst du eigentlich das vertreten, dass du einen Menschen, der jetzt mal ein bisschen Fritz so... Dass ich den in seiner Karlsruhe störe? Dass du da einfach mich dann aus der Leitung kippst? Ja. Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Ja, du kannst ja in der Leitung bleiben. Hört man da eigentlich Programm jetzt? Also ich höre dich und dein Dankeschön und so weiter. Alles, was du jetzt bringst, das höre ich. Das hörst du jetzt. Jetzt müssen wir mal einen Test machen, wenn ich jetzt einen Regler zuziehe, ob du dann auch noch hörst. La la la la la la, Karlsruhe, Karlsruhe. Ja, ich höre dich. Ach, du hörst mich? Ich höre dich ohne Ende. Willst du noch eine Weile Programm haben über Telefon? Von wo aus rufst du an? Von deinem Arbeitgeber hoffentlich? Nee, dummerweise nicht. Also ihr könnt ja direkt mal hinfahren, aber das würde auffallen, wenn dann unser Telefoncomputer auf immer anzeigt, um 23 Uhr da telefoniert nach Berlin. Ah ja, stimmt. Ist dumm gelaufen. Willst du da noch ein paar Minuten hören? In vier Minuten? Wenn jetzt noch eine Lust hier, nimm doch mal noch einen lustigen Kandidaten in Runde. Ach so, oder eine schicke Musik hättet ihr auch spielen können. Ach naja, schicke Musik, ich weiß nicht, also... Das ist vielleicht ganz lustig. Was für ein Thema habt ihr denn überhaupt? Credibility Crisis. Was für ein Link? Hahaha, siehst du, ja. Ey, die Sendungen werden immer gewagter, du merkst es, oder? Hätte ich mich vor einem Jahr noch nicht getraut? Das sind ja keine verständlichen Wörter mehr. Credibility Crisis. Ey, das Leben wird aber auch nicht leichter. Insofern verhält sich die Entwicklung völlig parallel zum Leben. Naja, eigentlich schon, aber irgendwo hebt es ja doch ein bisschen ab. Ja, das Leben aber auch. Naja... Aber man muss doch mit dem Leben mithalten. Man muss doch im Strom des Zeitgeistes schwimmen. Aber man kann ja auch gegen den Strom schwimmen. Ja, aber ach, das geht so auf die Muskeln. Na, wieso? Aber gerade auf die Schulterregion. Ah ja, aber wisst ihr, ein wohlgeformter Körper macht ja doch mehr her als ein wohlgeformter Charakter, oder? Naja, wenn du das eine mit dem anderen verbinden kannst, ist es doch auch nicht schlecht. Ja, das ist aber ganz schwer. Wenn du dich jetzt mal anschaust... Ja. Und dein Charakter und dein Körper nach Wohlgeformtheit einstufen solltest... Ich bin schwer begeistert. Wovon? Ja, von beidem. Gut. Also ich bin ja total bescheiden und zurückhaltend, aber da muss ich einfach mal sagen, wunderbar gebaut und wunderschön und intelligent. Ja, und gut gebaut, das, was man gut gebaut nennt, ja? Nee, ach. Annoncierst du manchmal so? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Mit gut gebaut? Oder wenn du eine Annonce machen würdest, würdest du da deinen Charakter erwähnen? Ich denke mal, also ich bin so selbstsicher von mir überzeugt an der Stelle, dass ich sagen kann, mein Charakter ist schon nicht schlecht. Ja, schon nicht, mal, ist schon nicht schlecht. Da könnte ich ja gleich noch einen wunderschönen Spruch mit einfließen lassen. Na, mach. Sag dir freie Heide was. Ja? Was sagt dir das? Was willst du da jetzt sagen für einen Spruch? Nee, sag mir erstmal, was freie Heide dir sagt. Freie Heide, das ist da um Herzsprung rum. Ey, super, der Mann ist so clever. Genauso ist es, wir hatten den größten Ostermarsch. Und ich engagiere mich da und wir sind jetzt auf der Suche nach einem kleinen Konzert. Konzert wird immer größer, wir sind jetzt am Organisieren. Und sagt dir Rio Reiser was? Rio Reiser sagt mir auch was, ja? Ja, ja, und von daher, der kommt jetzt zunächst nach Neuropin und macht ein Benefits. Und das alles von Karlsruhe aus. Ja, ja, natürlich. Jetzt mach mal eine klare Message. Also Leute, geht da zu dem Konzert von Rio Reiser nach Neuruppin, weil da jeden ein paar Mark von den Eintrittsgeldern der Freien Heide zujute. Und die Freie Heide hat im Moment unter anderem einen Prozess in Potsdam laufen gegen den Bund. Der wird natürlich mit Pauken und Trompeten baden gehen bei dem Prozess. Und wir werden natürlich unseren Platz, den wir da haben, für uns bekommen. Ohne Bomben, ohne Bundeswehr. Ist das eine Message? Das ist eine Message. Hast du ganz klar gesagt, ey, bleib noch ein bisschen in der Leitung, ich hab noch eine schöne Musik für dich, ja? Oh, dann gib mir mal deine schöne Musik. Okay. Dankeschön. So, Kinder. Ich sage Dankeschön. Gleich kommen die Nachrichten, vorher singt aber nochmal Gisela May ein Lied, was Sputnik-Lied heißt. Und die kommt aber erst in den letzten 30 Sekunden, kommt sie wirklich zum Sputnik. Vorher wird ein bisschen Weltanschauung betrieben. Aber kann ich auch nichts dafür. Juri Gagarin vor 35 Jahren hoch und dann müssen so eine Lieder eben gespielt werden. Bitte, das soll man mir jetzt nicht anrechnen. Was in der Welt von gestern noch unvereinbar schien. Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Und da Berlin mit Moskau das Brot der Freundschaft bricht, weht uns in Berlin wie in Moskau der Wind nicht ins Gesicht. Gesichter voller Leiden, was hat euch so verschönt? Welch Wunder hat die beiden Geschwister ausgesöhnt? Wir hatten nichte Gaben mit Fäusten und Verstand. Wir hatten nichte Haben, ein reiches Vaterland. So teilgerechtes Messer und ob die Meute wählt. Ohne Kapitalisten geht es besser. Ohne Kapitalisten geht es besser. Schöne Grüße nochmal nach Karlsruhe an der Stelle. In der Welt. Und stöhnten wir am Morgen, hat Moskau nur gelacht. Wer die Macht hat, der hat auch die Sorgen und die Macht. Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Vereinen, was noch gestern ganz unvereinbar schien. Dalles möcht so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Der erste 50 Kilo, der zweite 10-mal mehr. Die fliegen wie im Spiel so im Weltenraum umher. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Herr Dalles möchte so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. Er träumt von keinem Hündchen, geschweige einem Hund. Er träumt von 18 Pfündchen, geschweige 1000 Pfund. Herr Dalles Es möcht so gerne 9 Kilo wären sein Traum. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. 0:33 Fritz Kurzinfo. Friedensplan. Die USA haben einen Vorstoß zur Beilegung des Libanon-Konflikts unternommen. Nach Angaben des israelischen Fernsehens soll Syrien als Schutzmacht Libanons dafür sorgen, dass die Schiitenmiliz Hisbollah keine Raketen mehr auf Israel feuert. Auch die Angriffe auf die von Israel besetzte sogenannte Sicherheitszone in Südlibanon müssten beendet werden. Israel müsste sich im Gegenzug bereit erklären, über den Rückzug seiner Truppen aus dieser Zone zu verhandeln. Streit. Die Große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern steckt in der Krise. Mit den Stimmen der SPD forderte der Landtag heute den Rücktritt von CDU-Ministerin Kleden im Zusammenhang mit den Vulkanwerften eigenmächtiges Handeln vor. Die Landtagsentscheidung ist für die Regierung aber nicht bindend. Debatte. Die SPD ist bereit, mit der Bundesregierung über einen Ausgleich des Haushaltsdefizits zu sprechen. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Scharping sagte, seine Partei werde auch die Kürzung sozialer Leistungen mittragen, wenn der soziale Friede gewahrt bleibe. Rinderseuche. Großbritannien will beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen das Importverbot für britisches Rindfleisch einreichen. Das kündigte der britische Landwirtschaftsminister heute an. Mit dem Importverbot sollen die europäischen Verbraucher vor dem Rinderwahnsinn BSE geschützt werden. Abschied. Der kubanische Regisseur Thomas Gutierrez ist tot. Er erlag in Havanna im Alter von 67 Jahren einem Krebsleiden. Gutierrez wurde vor allem bekannt durch seine Filme Erdbeer und Schokolade sowie Guantanamera. Danke schön, ich sage danke schön. Bayern München steht im Finale des UEFA-Pokals. Die Bayern gewannen in Barcelona mit 2:1. Das Hinspiel ging 2:2 aus. Endspielgegner ist Bordeaux. Und in der ersten Bundesliga spielte Mönchengladbach gegen Kaiserslautern 1:1. Dankeschön, ich sage Dankeschön. Wetter. Aber bestimmt nicht zum Wetter. Nachts klar, Temperaturrückgang auf 4 bis minus 1 Grad, tagsüber wieder sonnig, 15 bis 20 Grad. Du wirst dich wundern. Dankeschön, ich sage Dankeschön. Verkehr. B96 Oranienburg, Sperrung der Schlossbrücke in Richtung Nord. Eine Umleitung ist ausgeschildert. A114 Prenzlauer Promenade Richtung A10 Pankow. Die Zufahrt Schönlinder Straße zur A114 ist gesperrt. Bitte folgt den Umleitungsempfehlungen. Brandenburg A12. Von Dreieck Spreeau in Richtung Frankfurt-Oder zwischen Abfahrt Frankfurt-Oder und Grenze Polen. Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Verkehrsunfall. Empfehlung, Fahrzeuge in Richtung Polen verlassen die A12 in Frankfurt und nutzen den Grenzübergang Stadtbrücke. Und Stadtverkehr Berlin, Schöneberg, Sachsendamm in Richtung Schönebergh-Höhe, Reichardtstraße. Nur ein Fahrtstreifen frei, wegen Bauarbeiten, Staugefahr. Heißt Fahrstreifen. Deine Stimme ist noch so oben. Staugefahr! Ja, ich dachte, da kommt noch was, aber das war dann irgendwie Polizeipräsidium und bla bla bla. Wünscht gute Fahrt vielleicht? Nee, doch nicht. Nee, die sind nicht so höflich. Mosch, du warst großartig. Und meine MOD war geprimed. Wisst ihr, was man das merkt? Dankeschön. Da kann man immer so schön schießen. Jetzt spinnt die Platte hier. Tja. So kann ich auch nichts machen. Oder doch, kann ich, oder? Ja, Knopf drücken. Falsch. Bitte, dann machen wir jetzt eben. Neulich im Wilden Westen. Siehst du? Sag mal, Mike, warum hast du so eilig? Musst du 17.917 Meilen reiten. Bis zum 16. Mai. Wo ist denn hin? Berlin. Berlin, Texas? Quatsch, da kommen wir doch her. Nee, warte. Ich schalte mal mein Sattelradio ein. Präsentiert Rockpalast in der Waldbühne mit Sternkombo Meißen, Karat, die Zöllner, City, die Pudis und die Prinzen. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Und als Special Guest extra breit und selig. 8 deutsche Bands auf einem Festival. Donnerstag, 16. Mai, also Himmelfahrt und Vatertag. Und 17 Uhr, Waldbühne Berlin. Präsentiert von Na? Na, wann komm ich da mit? Kick mal, da winkt einer. Was ist denn? Präsentiert von Fritz. So, Flui, und jetzt bilden die Beine eine rotierende Scheibe. Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Privileju, das Problem ist. Servi. Taroi. Hey, noch eine Denkmusik für Juri. We'll be right back. Alle Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Die Starterlaubnis ist freigegeben. Achtung, Achtung, wir geben Startkommando. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Es geht los, meine Damen und Herren. Guten Abend. Das Thema heute, Krisis Pravdivosti. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Ja, hallo, hier ist Julia. Tag, Julia. Hallo, ja, ich wollte dir erstmal erzählen, was Credibility Crisis auf Französisch heißt. Und zwar La Crise de Crédibilité. La Crise de Crédibilité? So ähnlich, ja. La Crise, La Crise? La Crise. La Crise. Ja, La Crise. Ey, super. Ich habe inzwischen fast richtig einen multikulturellen Mund. Unterschiedliche Sprachen leben in meinem Mund so halbwegs zusammen. La Crise Crédibilité. Le Crédibilité. Le, La Crise, le, le, le. Le. Mit D. De. Ja. De Credibilité. Ja, genau. Ey, toll. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin ja bald der multilinguistischste Moderator von das Fritz. Kannst du dir das dann alles merken? Ja. Crisis Pravdivosti. Oh ja, gut. La Crise de Credibilité. Mhm. Credibility Crisis. Mhm. Und jetzt schweret, deutschet, nachdenkliches, aus tiefen, dunklen Wäldern stammendes Wort. Glaubwürdigkeitskrise. Hm, ja. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Julia. Julia. Ja. Julia, hast du denn schon mal eine Krise der Kredibilität durchlebt? Ja, so reguläre Sachen eigentlich nicht. Also ich wollte auch was erzählen, was jemand anderem passiert ist, weil es auch geht. Ja, ja, klar, natürlich. Also da lässt sich ja viel schadenfroher drüber reden. Ah, Julia, ich muss schnell, Julia? Ja? Ja, Julia. Ja. Julia? Ja. Julia. Julia, ich muss schnell mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen. Ja. 0331 721 39 32. Kinder, jetzt schreibt euch die Nummer nochmal auf endlich und dann ruft er mal bitte an, verdammt nochmal. Der hat eine tolle, tolle Stimme. Und ihr könnt da eure Kredibilitätskrisen im Plural auf Französisch? Les Crises de Crédibilité. Ihr könnt da eure Les Crises de Crédibilité sagen, auf Band sprechen. Da ruft immer noch keiner an zum Beispiel. Ich beobachte das ganz genau. Mhm. Also das ist doch eine Frechheit, oder? Mit was für ein Pack man das teilweise zu tun hat vorm Radio. Ja, man sitzt hier, hebt sich Mühe, denkt, ah, oh, macht mal wieder eine schöne Sendung, zum Beispiel ein tolles Thema, La Crise de Crédibilité. Und dann aber ruft zumindest beim halbautomatischen Anrufbeantworter kein Schwein an, das ist nicht schön. Ja, dafür bei dir ja alle. Ja, dafür, naja, das ist aber auch ungerecht. Ja, so Julia, jetzt ruft da jemand an, wunderbar. So, bei wem hast du denn sowas erlebt, eine Crise Pravdivosti? Ja, also ich kenne jemanden, der da einen ganz schlimmen Tag durchmachen musste, weil er nämlich auf dem Schulweg auf einmal von der Polizei angehalten wurde und verdächtigt wurde, eine Frau vergewaltigt zu haben. Oh, da gerät man aber wirklich in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise. Ja, ganz tief. Auch wenn sich das dann später natürlich wieder aufgelöst hat. Den Mitschüler? Ja, ein Mitschüler von mir. Das war auch sehr lustig. Wir saßen alle so gerade im Französischunterricht und dann kam er zu spät und sollte eingetragen werden. Und er sagte, ja, tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber ich wurde gerade verdächtig, jemanden vergewaltigt zu haben. Ja, und aber dann konnte er wahrscheinlich, da vierte Klasse war, konnte er relativ überzeugend nachweisen, dass er da nicht in Betracht gekommen ist. Das war leider, glaube ich, zweites Semester oder so. Zweites Semester? Ja, oder drittes, ich weiß gar nicht mehr. Ja, da, irgendwie so in das letzten, dann schon so 11. Klasse oder sowas? Nee, 12. 12. Ja, 12. Ah ja. Oder 13. sogar, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war sehr spannend und es war dann so, dass wohl diese Frau, also die Beschreibung musste sehr gut auf ihn gepasst haben. Und dann gab es auch eine Gegenüberstellung, aber nur so, dass er irgendwas sagen musste. Also wahrscheinlich irgendwelche Worte, die dieser Vergewaltiger da von sich gegeben hatte. Und da hat dann die Frau gesagt, die hinter einer Wand stand, nein, das war er dann wohl doch nicht. Und dann musste er wieder gehen. Dann wurde er sogar noch von der Polizei zur Schule gebracht. Ja, ich überlege, und das ist ja natürlich toll, von der Polizei zur Schule gebracht werden. Ja. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob das ins Thema passt, Glaubwürdigkeitskrise. Aber ich sage erstmal, es passt und danke dir, Julia, ja? Klar. Insbesondere für deine La Crise de Credibilité. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ich sage Dankeschön. So, wen haben wir da jetzt? Ja, hallo. Ich habe meine Telefonnummer überhaupt noch nicht durchgesagt, oder? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Jetzt kommt sie. Vorwahl. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Richtig. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und jede andere Polizeidienststelle ist in diesem Fall der halbautomatische Anrufbeantworter und der hat die Telefonnummer 0331 721 39 32. So, und du sagst mir jetzt bitte nochmal deinen Namen? Martin. Ganz einfach Martin. Ganz einfach Martin. Tag Martin. Ja. Du hast ja jetzt gerade eine schwere Glaubwürdigkeitskrise hinter dir? Nee, die ist immer noch am Laufen. Ach, ehrlich? Ja, seit Jahr schon. Das hat halt angefangen mit Mopedfahren und da habe ich vom Kumpel die Karre in den Dreck gesetzt, aber richtig schön bis zum Motorblock weg gewesen. Naja, denn das nächste war halt ein Unfall gebaut. Auch mit dem Kumpel hinten drauf gewesen, natürlich ohne Führerschein, aber der war eigentlich ganz locker gewesen, mit dem ich da die Vorfahrt genommen hatte. Und naja, seitdem lässt mich keiner mehr mit Moped fahren. Also. Die glauben mir alle nicht, dass ich fahren kann. Würdest aber schon zugeben, dass, sagen wir, die Glaubwürdigkeitskrise in deinem Fall ja ihre Berechtigung hat. Dass an deiner Glaubwürdigkeit berechtigt zu zweifeln ist. Naja, bloß wegen die zwei Mal würde ich nicht gerade sagen, dass das nur Glaubwürdigkeit zweifelnd ist. Wann fängt denn so eine Glaubwürdigkeitskrise an, wirklich Gültigkeit zu haben? Ach, da muss man schon aber 8-mal jemanden die Vorfahrt nehmen, oder? Ja, so ungefähr. Ja? 1-mal kann mal vorkommen, naja. Gut, dann würde ich mich bei dir erstmal bedanken. Dankeschön, ich sage Dankeschön. So, wen haben wir denn da? Ja, guten Abend, hier ist ja Markus. Hallo, Kuttner. Hallo, Tag. Ich muss dich was fragen, weil ich will unbedingt ein neues Buch kaufen, aber das gibt's ja gar nicht im Handel. Doch, das gibt's im Handel. Nee. Ich war bei Bücher Josh, war schwer wieder das auf Reise. Im Buchhandel ist das aber nur zu. Ja, ich hab's extra bestellen lassen. Die sagen, nee, die haben gesagt, es kommt noch raus, aber ich wollte immer noch warten. Ja, nee, da kann ich dir jetzt aber nicht weiterhelfen. Ja, du machst doch voll die Werbung. Du wolltest mir jetzt hier eine Glaubwürdigkeitskrise anreden. Nee, will ich nicht, auf keinen Fall. Nein. Ja. Nein. Nee, kann ich nur sagen, abwarten. Gibt's. Ist schon da. Reicht das jetzt als Antwort? Nein, ja. Eigentlich schon, aber ich muss mich noch beschweren bei dir. Du hast immer die Hörer, die liegen immer auf, das stimmt gar nicht. Wenn man bei dir anruft und wenn man Single setzt, ist irgendwann besetzt. Ja, weil da ist so eine komische Schaltung. Man kann da irgendwie, glaube ich, nur 3 Minuten. Ja, aber du musst immer, dass wir mal auflegen, wenn wir anrufen bei dir. Das stimmt doch ja nicht. Na doch, manchmal legen sie ja dann wirklich auf. Wenn ich eine schwierige Frage stelle, erst zack, sind alle Leitungen voll und dann stelle ich nur mal eine schwierige Frage. Ja, was heißt zum Beispiel Crisis Pravdivosti auf Spanisch? Und schon legen alle auf. Na, ich nicht, ich weiß es ja auch nicht. Nee, du bist derjenige, den man rausschmeißen muss. Ja, ich schmeiß mich raus. Oder? Nee, Markus, ich bin heute total freundlich. Ja, das ist nett von dir. Markus. Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Ey, dadurch wird das irgendwie gleich viel flotter, die Sendung. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Küttner? Küttner. Bin ich jetzt auf Sendung? Sie. Ey, ist der Wahnsinn. Ja. 9:12. Du bist ein Hund, du. 9:12. Du bist ein Hund, du. Dankeschön. Guck mal, 10 hast du das erste Mal deine Telefonnummer durchgesagt und jetzt das zweite Mal, du. Die ganze Zeit warte ich hier. Ehrlich? Ja. Ey, dann sag's dir nochmal durch. 0331 für Potsdam, 721, falsch. Haha, 0331, genau, 74, ja? 81. Ich hab alle Anrufbeantworter, die hab ich auch schon. 110, 84, 74, 81, 110 ja, in Potsdam. Die Nummer der Volkspolizei. So, hast du denn eine Glaubwürdigkeitskrise durchlebt oder kannst du sie wenigstens ins Spanische übersetzen? Im Spanischen heißt es, Crisa de la Costa Mostra. Quatsch! Ei, glaub mir das. Nein, glaub ich dir nicht. Ja, siehst du, dann hast du eine Glaubwürdigkeitskrise. Ja, du hast eine Glaubwürdigkeitskrise. Ich halte dich ja für das glaubenswürdig. Ja, nee, ich hab vorher schon die Krise gehabt, du weißt du? Und zwar. Sag mal nochmal, Glaubwürdigkeitskrise auf Spanisch? Nee, nochmal geht das nicht. Ah, siehst du? Der Trick war gut, ja. Tja, mein Lieber. Ich rufe nicht... aus Magdeburg an. Ja, das kann ja jeder sagen. Ich habe heute ein bisschen an meinem Radio rumgefummelt und auf einmal denke ich, das kann nicht wahr sein, kriege ich den Küttner ran. Ich hatte vorher eine Glaubwürdigkeitskrise, hab geglaubt, den Mann, den sehe ich nie wieder, höre ich nie wieder, ja, weil... Und du meinst mit Küttner jetzt wahrscheinlich diesen alten DDR-Sportreporter. Ich heiße aber mit U. Küttner? Ja. Ja, aber du hast ja damals, da gab es von N3 damals so eine Sendung, wo du dein Radioprogramm irgendwie... Aber da hieß ich auch mit U. Ja, das, entschuldige bitte, ja. Ja. Aber ja, ich dachte, das sehe ich nie wieder, ja. Und heute und denke ich, höre ich dich. Wahnsinn. Ja, irre. Aber schön, das geht ja. Zu hören. Ja, schön. Wie war denn dein Name nochmal? Alex. Ja. Den hast du ja überhaupt noch nicht gesagt. Nee, das stimmt. Siehst du, du hast gleich voll losgeredet, ohne deinen Namen überhaupt zu sagen. Nee, ich war auch total überrascht. Alex, kannst du dann mit dem Begriff Kris Prav, Pravdivosti was anfangen? Krisis Pravdivosti? Ja, klar. Und zwar handelt es sich dabei um das russische Wort für Glaubwürdigkeit. Ah, geschickt aus dem Mangel gezogen. Hast du denn sowas schon mal erlebt oder durchleben müssen? Ja, dass du als alter Punker... Ich bin kein Punker. Ach so, was bist du dann? Ich? Also wenn, dann bin ich verkappter Spätrocker. Was ist denn ein verkappter Spätrocker? Das ist einer, der so ein bisschen den Rock im Blut hat. Ja, aber auch eine schlimme Formulierung. Außen nicht so auslebt. Ja. Weißt du? Das heißt also, ich höre mir gerne Rockmusik an oder so, und, aber ich laufe jetzt nicht in absoluter Lederkluft rum. Und dann kannst du mit dem Begriff Glaubwürdigkeitskrise auch relativ wenig anfangen. Ich glaube, du kannst damit sehr viel anfangen, oder? Ja, nee, aber bei dir geht's ja jetzt, um dich geht's ja. Eigentlich weniger. Ne, die Glaubwürdigkeitskrise hat man auch meistens, wenn man in so Zwiespälte gerät, ja. Das heißt, wenn man einerseits was besser weiß, andererseits nicht loslernen kann. Also ich stelle mir das zum Beispiel so vor, das heißt, was weiß ich, wenn du im Krankenhaus arbeitest oder sowas, dann hast du da arg kranke Patienten, ja, und gehst dann jeden Tag hin, musst mit denen arbeiten, sagst dann, ja, es wird schon besser und Kopf hoch und sie kommen wieder mit dem Arsch an die Wand, und letzten Endes weiß man aber hinterher für sich, wenn man sich selber in sich reinhört zum Beispiel, dass total Asche ist. Ja, man weiß ganz genau, die Leute sind am Ende ihres Lebens im Prinzip, ja. Das war jetzt aber ein bisschen sehr konstruiert von dir, oder? Wie bitte? Das war jetzt ein bisschen sehr konstruiert von dir? Nee, wieso? Nee, das ist Realität. Du arbeitest im Krankenhaus? Ja, also ich habe hier gearbeitet und werde weiterarbeiten und so, aber also das ist Realität. Guck mal, das ist Alltag, das im Krankenhaus. Leute einschlafen, versterben, ja, das ist normal. Weißt du, aber ja, nee, das ist jetzt schon klar. Mir steht kaum jemand den Leuten dieses offene Wort zu. Ja, sagen. Du drehst das jetzt aber eher in so eine Richtung, dass man irgendwie also Notlügen quasi. Nee, das ist dem Patienten, die sich selbst was vorlügen im Prinzip. Ja. Und sich damit aber auch irgendwann hat nämlich der Patient das ja auch kapiert. Und wenn man dann früh morgens mit einem strahlenden Lächeln reinkommt und fragt, wie geht's uns denn? Was machen wir heute oder so? Dann verliert man schon seine Glaubwürdigkeit. Wenn der Patient durchschaut. Ja, wenn er irgendwann, ich meine, viele empfinden das ja, aber viele fühlen das ja auch, wenn sie am Ende ihrer Krankheit oder ihres Leidesweges sind zum Teil. Ja. Und dann ist man durchschaut, und der Patient, der weiß ja manchmal auch oft noch, dass pflegerisches Personal oder sowas Erfahrung hat im Umgang mit Patienten und mit Krankheiten, und das eigentlich dann hätte er auch schon früher wissen müssen oder gewusst hat. Und ihm dann die ganze Zeit was vorgelogen hat. Und wie gehst du denn um mit so einer Situation? Ja, es ist eben schwierig, ja. Also ich, man darf nicht so knallhart offen sein, aber man muss dem natürlich auch den Patienten schon zugestehen, man muss den Patienten auch sterben lassen können. In Ruhe, Du sprichst immer so allgemein, was machst du denn da in so einer Situation? Du sagst, man muss und der Patient. Hm? Sag mal ich. Hm? Nee. Also gut, ich habe jetzt die Situation so oft nicht mitgemacht. Ja, also ich habe die vielleicht 3 oder 4 Mal mitgemacht, aber... Und gab es da so Punkte, wo du für dich in so eine Glaubwürdigkeitskrise gekommen bist und gesagt hast, wenn du jetzt hier weiterspielst? Ich habe das hinterher sein gelassen, hab nicht mehr gesagt, so morgen, was weiß ich, fangen wir an für Olympia zu trainieren, ja. Dann ich habe sie dann, was weiß ich, es macht auch Spaß, denn alte Leute oder auch Sterbenbefindliche zu pflegen. Weißt du, ich will da mit denen dann nochmal... Ja, aber du mogelst dich jetzt immer rum. Wo war denn die Situation, wo du deine Glaubwürdigkeit hättest verlieren können gegenüber so einem Patienten? Gabst du eine Situation? Ja, eben auch. In ja, der also du sie tatsächlich verloren... Dass ich am Anfang reingekommen bin immer, und dann, obwohl ich dann schon gewusst habe, dass die Leute im Prinzip am Ende ihres Weges sind, ihres Lebens, ja, dass ich da reinkomme und sage, so, na, und morgen geht's wieder los, und da tanzen wir dann aber, und sie sehen ja heute schon viel besser aus. Und gab's da so einen Punkt, an dem du dann so richtig so einen Schnitt dann nicht mehr gemacht hast? Ja, nee, das entwickelt sich dann langsam, glaube ich. Also entweder entwickelt sich oder es entwickelt sich nie. Ja, aber es, das ist nicht so abrupt oder was. Es ist bei mir so mit der Beschäftigung, das, mit dem ganzen Thema so gekommen. Gut, Alex, dann danke ich dir erstmal. Ja, gut. Ja? Tschüss, wünsche dir viel Glück. Ja? Tschüss. Dankeschön, ich sage Dankeschön. Tag, wer bist denn du da? Ja, Elke, hallo. Hallo, Elke. Also ich möchte mal was dazu sagen, was der Alex da eben gesagt hat, weil ich arbeite nämlich selber im Krankenhaus. Und ich finde das absolut Quatsch. Also er hat garantiert nicht in dem Metier gearbeitet, jetzt was eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger betrifft. Denn manche Patienten wollen es einfach hören, dass man sagt, na, heute geht's doch schon besser und man kriegt halt den Arsch wieder an die Wand oder so. Und ich fand es einfach unmöglich, seine Äußerungen dazu zu hören. Gut, das war jetzt ein Kommentar zu Alex. Genau. Jetzt wollen wir aber zurückkommen zum Thema Glaubwürdigkeitskrise. Also ich muss sagen, ich habe vielleicht eine Glaubwürdigkeitskrise gehabt, in der Hinsicht jedenfalls aber nicht, dass ich auf Arbeit Patienten Mut mache. Ja. Aber du hast schon mal irgendwo, warst schon mal in einer Situation, in der du deine Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt hast? Im privaten Bereich wahrscheinlich schon, ja. Ja. Wahrscheinlich? Ja, naja. Ja? Wollen wir mal ein bisschen konkreter machen? Wie sah denn die Situation aus? Also, ich war damals noch mit meinem Freund zusammen und ich hatte mit meinen Eltern und mit meinen Freunden so ein bisschen über die Probleme gesprochen, hin und her und wie es ging und es klappte alles nicht mehr so richtig mit der Liebe. Und wir hatten uns dann auch getrennt und alle haben auch zu mir gehalten und irgendwann dann bin ich aber zu ihm zurückgekehrt. Und da war ich dann echt in einer Glaubwürdigkeitskrise, weil alle dachten, er redete so und will nichts mehr von ihm wissen und dann geht sie doch wieder zu ihm zurück. Und warum bist du zurückgekehrt? Weil ich ihn noch geliebt habe. Und dann war der noch tatsächlich noch eine Weile zu, dann hat es irgendwie noch ein Weilchen funktioniert. Ja, so anderthalb Jahre ungefähr noch, ja. Ja. Und das hat dir dann aber doch Pein bereitet, dass du gewissermaßen nach außen verbreitet hast, mit dem nie wieder, den liebe ich nicht, und dann doch wieder zu ihm hingegangen bist? Naja, also ich war dann in der Situation, dass es ja doch ab und zu wieder Probleme gab und ich dann wieder zu meinen Freunden gegangen bin und gesagt habe, oh, ich kann nicht mehr und so. Ja, und dann kam er, komm, das ist doch blöd, erst so, dann so und jetzt wieder so. Und im Prinzip hat mir keiner mehr so richtig zugehört oder mich keiner mehr so richtig ernst genommen. Ja, was meintest du vorhin mit der Bemerkung, alle haben zu dir gehalten? Als Schluss war mit meinem Freund. Ja, also auch so gemeinsame Freunde haben sich dann auf deine Seite geschlagen, oder wie? Alle, jetzt speziell meine beste Freundin und meine Schwester und so weiter. Ja, aber die waren ja auch eher mit dir befreundet oder mit dem Freund auch. Ja, mit mir befreundet, klar. Ja. Wo ich stand eben dann, als es wieder Probleme gab, stand ich eben dann alleine da, weil eben alle mich nur noch belächelt haben, gesagt haben, das wusstest du doch vorher, wenn du wieder mit ihm zusammengehst oder so, dass die Probleme ändern sich ja nicht, das bleibt ja. Ja, was hättest du denn anders machen können damals? Tja, wahrscheinlich war es schon ein Fehler, mit ihm wieder zusammenzukommen, weil ich kannte seine Fehler und ich weiß, also ein Mensch kann sich im Grundlegenden nicht ändern. Man kann vielleicht an sich arbeiten, aber die grundlegenden Sachen kann man nicht ändern. Ja. Wie lange wart er denn vorher zusammen? 5 Jahre. Und dann nochmal 1,5 Jahre? Mhm. Genau. Ja, und wie ist es dann ganz so zu Ende gegangen, in Bezug auf deine Glaubwürdigkeit? Auf deine Glaubwürdigkeit? Auf deine. Auf meine Glaubwürdigkeit. Ja. Naja, im Prinzip war es wieder der alte Stress und ich habe dann mit ihm lange Gespräche geführt und wir sind dann im gegenseitigen Einverständnis auseinandergegangen, weil er eben auch die Probleme gesehen hat und ja. Und jetzt bist du wieder in einer anderen Beziehung? Nee, jetzt bin ich auch alleine. Seit wie lange schon? Ach, seit 2 Wochen. Ach so, ja. Und ziemlich alleine, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, also wenn man eine langjährige Beziehung hinter sich hat, man merkt erst hinterher, dass man eben viele Freunde auch verloren hat dadurch. Ja, man lässt viele Beziehungen, die jetzt vielleicht nicht so tiefgründig sind, einfach sausen, weil man mit seinem Partner eben voll beschäftigt ist. So. Und jetzt bin ich eben ziemlich viel alleine. Ja. Ja. Ja. Mensch, dann kann ich dir jetzt bloß nochmal ein Dankeschön einschicken. Ja? Ja, super. Okay, tschüss. Dankeschön, ich sage Dankeschön. Hi, wer bist denn du? Hallo, hier ist Thomas. Tag, Thomas. Ich wollte dein Potpourri beliebter Sprachen ein bisschen erweitern. Ach, toll. Eine Tote. Und zwar Latein. Discrimen auctoritatis. Discrimen? Auctoritatis. Was, Discrimen heißt Krise? Ja, ich war auch relativ erstaunt. Discrimen auctoritatis. Ja. Nicht schlecht, wo hast du das her? Aus dem Wörterbuch. aus dem Lateinwörterbuch. Und wie hast du denn jetzt die beiden Worte verbunden? Na, ich habe erst Krise nachgeguckt. Ja. Dann Glaubwürdigkeit. Ja. Den Genitiv von Glaubwürdigkeit gebildet. Was heißt denn Glaubwürdigkeit? Auctoritas. Auctorita? Auctoritas. Auctorita. Tas, ta. Mit Essen. Auctoritas. Und dann Discrimen Auctoritatis. Nicht schlecht. Ja, ne? Ja. Dafür fällt mir leider keine Geschichte dazu ein. Schade, das macht nichts. Ja. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass du jetzt hier den Sprachenschatz erweitert hast. Super. Thomas? Jürgen? Dankeschön. Ich sage Dankeschön. So, wen haben wir da? Hallo, hier Selma. Selma, Tag Selma. Ja, ich wollte auch deinen Sprachschatz erweitern. Also, ich wollte sagen, was Glaubenswürdigkeit auf Bosnisch heißt. Glaubwürdigkeitskrise? Nee, Glaubenswürdigkeitskrise meine ich ja. Nicht Glaubens, Glaubwürdigkeitskrise. Glaubwürdigkeit, naja, ich bin eine Ausländerin, das nehme ich nicht so genau. Du klingst aber ganz unausländisch. Na, das glaubst du mir ja wohl nicht. Soll ich jetzt Bosnisch reden, oder? Ja. Also, Glaubenswürdigkeitskrise heißt Krise, die das ist so in das... Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen langsamer sagen? Vero Dostojnosti. Vero Dostojnosti. Ja, genau. Ach, kick meine an. Krisa Vero Dostojnosti. Ja. Krisis Pravdivosti. Na, hört sich ähnlich an. Ja, würdest du das verstehen? Nee. Nee, also Krisa verstehe ich, aber sonst nicht. Krisis Pravdivosti, la crise de credibilité. Discrimen Autoritatis und Krisa Viero Dostinosti. Dostojnosti. Ja. Nicht schlecht, aber auch keine Geschichte dazu. Nee, leider nicht. Ach, das ist schade. Ist aber trotzdem einen Dank wert. Ja, gut. Tschüss. Dankeschön. Ich sage Dankeschön. So, jetzt müssen wir aber vielleicht doch nochmal ein paar Glaubwürdigkeitskrisengeschichten bekommen. Hallo, wer bist denn du da? Ja. Hallo. Ich wollte nur doch noch einmal deinen Wortschatz etwas erweitern. Ach Gott, jetzt noch? Ach Gott, ja. Und zwar auf Isländisch. Auf Isländisch? Ja, auf Isländisch. Oh, na, Isländisch ist aber verflucht schwer, oder? Isländisch ist ziemlich schwer, ist auch ein irre langes Wort. Woher kannst du Isländisch? Ich habe da mal gelebt. Wie lange? 6 Jahre, glaube ich, so insgesamt. Und da hast du das Wort Glaubwürdigkeitskrise gelernt? Da habe ich auch das Wort Glaubwürdigkeitskrise gelernt. Na, sag mal an. Pass auf, das heißt Truverveleke Vantamor. Das werde ich jetzt irgendwie nicht wiederholen können, glaube ich. Nee. Aber True ist schon mal klar. Ist irgendwas True mit ist, ja, wie Englisch. Ha? Ja. Truverveleke, das ist die Glaubwürdigkeit. Truverveleke. Truverveleke, ja. Ja, Truverveleke. Und Vantamaul ist Vantamaul? Oder die Krise. Vantamaul. Vantamaul. Ja. Truverveleke Vantamaul. So ähnlich, genau. Aber nicht schlecht, du. Wenn die das jetzt in Island hören, da freuen die sich bestimmt und rufen alle hier an. Und erzählen ihre Truverveleke Vantamaul. Ja, richtig. Genau. Hast du denn schon mal eine Glaubwürdigkeitskrise durchgemacht? Also ich meine, als so weitgereiste 6 Jahre in Island lebende junge Frau, müsstest du eigentlich schon eine Glaubwürdigkeitskrise durchgemacht haben. Tja. Die fällt mir nun gar nicht ein. Nee? Ja. Ach, schade. Vielleicht hätte ich doch einfach fragen sollen, geht ihr zum Sex Pistols Konzert? Auch nicht. Die Zeiten sind vorbei. Dann danke ich dir erstmal sehr schön für deinen Anruf. Nicht zu danken. Ja? Tschüss. Doch. Tschüss. Dankeschön. Ich sage Dankeschön. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo. Ja, ich will deinen Sprachschatz noch erweitern, und zwar um Spanisch, ja. Ach, Kinder nicht. Ja, ach so, na, Spanisch ist noch erlaubt jetzt. Wieso? Ich habe vielleicht auch noch was zu erzählen, also mal sehen. Na, seid ihr da nicht so sicher? Ja. Aber gespannt bin ich. Also, das heißt La Crisis Digno de Fe. La Crisis Digno de Fe? Ja. Also, Crisis ist eben die Krise. Ach. Digno ist würdig und de Fe, naja, das setzt sich dann irgendwie zusammen. Bist du sicher, dass das so heißt? Ja, bin ich mir sicher. Wie sicher bist denn dir da? Sehr sicher. Na gut. Und hast du selber schon mal eine Glaubwürdigkeitskrise durchgemacht? Naja, so richtig, ich weiß ja nicht, ob das Glaubwürdigkeits... Ja, das ist nicht so... ganz glaubwürdig, also... Die Geschichte, die jetzt kommt, oder? Ja, na, so ungefähr, ja. Na, ich kann ja mal ansetzen. Na, versuch mal. Also ein Freund von mir, der war gerade in Afrika und der hat da, war in Kenia und der hat eine Kenianerin kennengelernt und die hat mit ihm irgendwelche mystischen Spiele da gespielt. So, und Gläserrücken, weißt du nicht, kennst du Gläserrücken? Ja, Gläserrücken kenne ich. Ja, und das war irgendwie noch, ja, eben ein Glas und dann Kreis und so. Und, naja, wir haben das dann hier probiert, als er wieder hier war. Und der hat mir da echt erzählt, und ich dachte, der verarscht mich die ganze Zeit. Und dann habe ich das wirklich mal gemacht und hat irgendwie hat er geklappt. Also du fragst erst, ob da ein Geist da ist und so. Und dann rückt das Glas wirklich mit deiner Hand da eben zum J und das wäre dann, ja, das glaubt mir zwar jetzt keiner, aber das muss man wirklich mal ausprobieren. Aber es klappt auch nicht immer, weil es sind nicht immer Geister da. Meistens so abends, wenn man nachdenklich wird, musst du das mal probieren. Das ist da, glaube ich, am besten. Ja. Ach toll, das ist ja genau die Sendung hier zum Gläserrücken offensichtlich. Ja, ja. Ja, und du hast jetzt aber Angst gehabt, mit dieser Erzählung deine Glaubwürdigkeit bei den Leuten, die dich kennen, zu verlieren. Na, ich habe es ein paar Leuten erzählt, meinem Bruder und so, und die denken alle, die verarschen dich. Ich dachte, ich werde auch verarscht. Also es war ziemlich, das ist ja auch, naja, weiß ich nicht, glaubst du denn? Ob du das jetzt glaubst, hier ist die Frage. Oh, ich würde ja jetzt schon erstmal so glauben. Aha. Ja, weil ich ja auch immer an der Glaubwürdigkeit der Anrufer interessiert bin. Aha, sehr gut. Ja. Wollte ich dich nochmal fragen, ob du auch Lieder spielst oder nicht? Wenn nicht, nicht. Ich spiele schon Lieder, aber immer nur Lieder, die ich selber jetzt hier mitgebracht habe. Ich frage dich mal, ob du mir mal was von Iron Henning spielen würdest. Ey! Ja, warten, ja. Soll ich was sagen? Warten. Das ist jetzt echt, du hast ein Glas gerückt. Wisst ihr, was hier drinnen liegt? Nee. Iron Henning. Ist ja geil, aber ist Lieder of the Pack oder Poesie der Ekstase? Das ist Lieder of the Pack. Achso, ist ja geil, ja. Ja? Und jetzt musst du aber bloß noch eine Nummer sagen, mal sehen, ja, ob du jetzt was, das Glas auch noch zum Rücken bringst. Dann wünsche ich mir mal Henker, B-Seite. Erstens. Falsche Raten. Nee, scheiße, du wolltest jetzt Küsse mich oder Such mich, wo die Blumen stehen. Genau. Such mich, wo die Blumen stehen, ja, scheiße. Aber ja, okay, passt am besten. Ey, also ich glaube dir, dass du Gläser rücken kannst. Ja? Unbenommen. Ja. Sag mir nochmal deinen Namen. Christoph. Christoph? Ja, ich bin echt... Dankeschön. Ja, tschüss. Ich sage Dankeschön. Ich wollte Liebe, wollte eine schöne Zeit. Ich wollte nicht den Kopfschmerz und das Herzeleid. Ich wollte jemanden, der mich zart die Liebe lehrt. Ich wollte die Prinzessin auf dem weißen Pferd. Du hast es mir gesagt an der Wohnungstür. Du hattest viele andere Junge neben mir. Und darum such mich, wo die Blumen stehen. Da kannst du meinen Namen in den Stein gemeißelt sehen. Such mich, wo nur Rentner gehen. Sonntags mit einer kleinen Hake und mit offenem Bein. Ich habe viele Platten nur für dich gekauft. Ich habe meinen Dino nach dir umgetauft. Ich wollte mit dir gehen ans Ende dieser Stadt. Wollte mit dir zählen, wie viel der Himmel Punkte hat. Du hast mich angelogen, wie es dir gefiel. Und viel zu spät bemerkte ich dein böses Spiel. Doch jetzt such mich, Blumen stehen, wo die sieben Winde über kalte Steine wehen. Such mich, wo die Blumen stehen, wo die Leute liegen, nach denen die Hähne nicht mehr krähen. noch geschworen. Du wärst verliebt in mich bis über beide Ohren. Ich bastelte dir weiße Rosen aus Papier. Du lädst mich ein zum Muckofuck, zum Dank dafür. Du hast mir weggenommen alles, was ich hab. Nur meine Tränen nehm ich mit ganz tief hinab. Such mich, wo die Blumen stehen, wo die sieben Winde über kalte Steine wehen. Such mich, wo die Blumen stehen, da kannst du meinen Namen in den Stein gemeißelt sehen. Eiern Henning. Und jetzt kommt hier nochmal die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Richtig, und das Thema lautet immer noch Krisis Pravdivosti, Glaubwürdigkeitskrisen. Hallo Lalli. Hi, Kuttner. Na? Na? Als erstes will ich den Typen da, der ja auf Spanisch da irgendeinen Scheiß erzählt hat, ihm auch was erzählen, weil das stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Ach nee? Ach, dafür könnt ihr doch aber so schön Gläser rücken. Nee, also die kriege ich, die Gläser. Pass auf, auf Spanisch heißt es Crisis de Creabilidad. Wieso ein Creabilidad? Weil es so heißt. Crisis de Creabilidad? Ja. Creabilidad? Creer heißt Glauben. Und Creabilidad ist glaubwürdig. Na gut, dann glaube ich dir das. Soll ich dir auch auf Schwedisch sagen? Ja. Ja? Trovärdighetskris. Hey, das geht aber ans Herz. Ja, ne? Ja, sag mal nochmal. Nochmal. Trovärdighetskris. Oh. Sag mal nochmal. Trovärdighetskris. Ja. Lalli, du siehst mich hier verlegen. Hast du denn selber schon mal eine Glaubwürdigkeitskrise durchmachen müssen? Jetzt eben, vor kurzem. Ich wollte jetzt hier meinen Freund beweisen, dass es auch auf Schwedisch geht. Nicht nur auf Spanisch. Und erstens hat er mir nicht geglaubt, dass ich durchkomme. Und zweitens nicht, dass ich es auf Schwedisch kann. Auf Spanisch schon, weil Spanisch ist meine Muttersprache. Aber Schwedisch kann ich auch. Und woher kannst du Schwedisch? Weil ich habe auch dort gelebt. In Schweden. Und dein Freund? Wusste der nicht, dass du in Schweden gelebt hast? Doch, aber irgendwie glaubt er mir nicht, dass ich die Sprache noch beherrsche. Ja, und da war er jetzt in einer Situation, der wollte dir nicht glauben? Genau. Und du dachtest, jetzt verliere ich alle meine Glaubwürdigkeit meinem Freund gegenüber, wenn ich nicht durchkomme. Ja, und wenn Kuttner mir das abnimmt, dann bin ich wieder glaubwürdig. Ich nehme dir das ab, ich glaube, dass es genau so heißt auf Schwedisch. Ne? Ja. Und das war jetzt aber die einzige Glaubwürdigkeitskrise in deinem kurzen Leben bisher? Nee. Nee, eigentlich nicht, aber ich komme jetzt auch gar nicht, Scheiße. Nee, ihr habt nicht manchmal so Situationen, die gewissermaßen, denen eine gewisse Verführung innewohnte und du hast gedacht, ach ja, mach es und hast dir dann aber gedacht, ah, wenn ich's mache, dann verliere ich aber meine Sicht. Und all meine Glaubwürdigkeit. Oh ja, ich könnte da erzählen, aber ich weiß nicht, ob es zu lange dauern würde. Nö. Nö? Nö. Was, nö? Soll nicht zu lange dauern? Dauert nicht zu lange. Dauert nicht zu lange, also pass auf. Handelt auch über ein Krankenhaus, ich bin nämlich da auch tätig. Und man fängt ja wie überall als Schüler an, ne? Ja. Ja. Und in einem scheiß Krankenhaus hier in Berlin wurde ich als Schülerin eben zur Sau gemacht. Mach dies, tu jenes und frag nicht zu viel und ach und überhaupt, also es war ganz, ganz schrecklich. Ich habe versucht, mit den Leuten zu sprechen. Die Leute haben nicht auf meine Kritik reagiert, die waren einfach nur wütend und dann musste ich natürlich meine Vorgesetzte auch irgendwie dahin holen, weil es war echt ganz krass, also es war wirklich eine Krise für mich. Ich wollte da schon meine Ausbildung aufgeben und so weiter. Und dann stand eben mein Wort gegen das der Stationsleitung. Ach, und worum habt ihr euch da gestritten genau? Über die Art, wie man mit den Patienten umgeht. Die hat mir nicht so gefallen. Und dann auch, wie man mit den Schülern umgeht. Weil man geht dahin, um zu lernen und es gab auf dieser Station nichts zu lernen. Ja, und dann seid ihr, die Oberschwester und du, vor euren Chef getreten? Genau. Und jeder hat seine Sache vertreten? Ja. Und wer hat Recht bekommen? Nee, also bevor die Chefin da da angetanzt kam, hat mich dann die Stationsleitung nochmal zur Seite genommen und gesagt, also mich erstmal gewarnt, sie ist sehr eng befreundet mit der Chefin. Und ich sollte es eh sein lassen, wenn ich noch Wert drauf lege, meine Ausbildung auch weiterhin zu führen. Weil ich könnte da ziemlich viel aufs Spiel setzen. Und wie hast du dich dann entschieden? Ich hab's gemacht. Um deine Glaubwürdigkeit vor dir selber nicht zu verlieren. Genau, weil mir war es dann irgendwann mal, ich stand ja wirklich vor der Frage, soll ich jetzt weitermachen mit der Ausbildung oder nicht? Und es war für mich total wichtig, eben die Sache da klarzustellen. Ja, und wie ist es dann ausgegangen? Ja, also es wurde protokolliert, was ich gesagt habe. Andere Schüler wurden gefragt, einige Patienten wurden gefragt. Und jetzt ist es so, dass dieses Team eben auseinandergenommen wird. Ei, dann sei noch ein Triumph der Gerechtigkeit. Ja, ist es auch für mich. Du selber hast dir gegenüber deine Glaubwürdigkeit bewahrt. Ja. Und dann sei noch Gutes getan damit. Ja. Und als Schüler ist es echt ziemlich schwierig, da glaubwürdig zu klingen oder überhaupt glaubwürdig zu sein. Wenn die Stationsleitung und auch die anderen Schwestern und Pfleger eben behaupten, nein, das ist nicht so. Wenn die einen Patienten zum Beispiel anmotzen und sagen, er muss schon wieder auf den Boden pinkeln oder was weiß ich, so unmenschliche Sachen nehmen. Weißt du? Ja. Ja. Gut, na? Ja. Ich war letztens bei deiner Vorlesung. Ich war die Erste, die Zugabe vor Beginn des Programms dich geholt hat. Weißt du noch? Nee. Ach, scheiße. Ich habe mir dann ein Autogramm geholt, noch bevor du losgelegt hast. Wo denn? Na, am Rosa-Luxemburg-Platz. Letzten Dienst. Ah, ja. Mittwoch. Ja. Ja, kannst du dich noch erinnern? Schwache Erinnerung? Ja, ach, das ist toll. Ach, Lalli. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Und sag nochmal Glaubwürdigkeitskrise auf Schwedisch. Trovärdighetskrise. Danke. Tschüss, Lalli. Tschüss. Ich sage Dankeschön. So, wir telefonieren hier aber weiter. Jetzt, ach, halt schön, danke. Hier ist Robert. Tag, Robert. Genau, du bist sowas von leicht, glaube ich. Du bist schon zwei angeblichen Spanisch-Experten auf den Leim gegangen. Kinder! Ach, ja. Jetzt verliere ich hier all meine Credibility. Ja, soll ich es dir richtig sagen? Sag mal. Ich meine, ist zwar nicht meine Muttersprache wie von meiner Vorgängerin, aber vielleicht glaubst du mir, wenn ich das studiert habe. Ne? Na, sag mal. Krisis de Credibilidad. Das hat sie aber eben genau gesagt. Nee, Krisis de Credibilidad. Credibilidad. Ähnlich wie im Französischen. Mhm. Hm. An wem sollten wir jetzt glauben? Am besten Wörterbuch nachgucken. Ja, von der Stimme her würde ich mich ja eher für Lalli entscheiden. Na, dann guck mal morgen nach. Weil du so ein bisschen so rumknarzt. Ja, das andererseits ist wunderlich. Wenn du morgen mal nachkickst, da wirst du sehen, dass die Muttersprache ihn kein Recht hat. Andererseits gibt Knarzen natürlich ohne gewisse Glaubwürdigkeit. Ja, kick einfach mal nach. Du hast Spanisch studiert? Ja, ja, ja. Und was machst du jetzt? Arbeit suchen. Ach, bist du gerade fertig geworden mit deinem Studium? Kann man so sagen, ja. Ja. Was sucht man denn für Arbeit, wenn man Spanisch kann? Tja, das frage ich mich auch, ey. Ja, dass man immer mal so ein bisschen übersetzen könnte. Ja, zum Beispiel. Ja, so weit. Da gibt es ja auch spezielle Übersetzer. Ja. Als Magister hast du da keine Chance auf dem Gebiet. Ach so. Ja. Ach, eher so, dass man sich so ein bisschen mit Literatur beschäftigen könnte. So ist es. Oder mit Linguistik, ne? Oh, da ist aber schwer Arbeit zu finden, hä? So ist es. Muss man sich selbst schaffen, ne? Und? Bist du gerade dabei, die Arbeit zu schaffen? Ja, ich versuch's. Ja. Ist schwer. Nee, aber kiek am besten morgen mein Wörterbuch nach und dann glaubst du es schon. Ja, werde ich machen. Jetzt muss ich aber nochmal zum eigentlichen Gegenstand fragen, mit dem wir uns hier bisher nur linguistisch beschäftigt haben. Hast du denn schon mal eine Glaubwürdigkeitskrise erleben müssen? Nee, ich bin so glaubwürdig, ist mir noch nicht untergekommen. Ja, aber gerade wenn man besonders glaubwürdig ist, dann ist natürlich das Risiko, dass man mit dieser besonderen Glaubwürdigkeit in die Krise gerät, relativ hoch. Das stimmt. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wäre ich bald mal dran. Aber bisher ist es dir noch nicht passiert. Ich meine, du könntest mich ja jetzt in eine Glaubwürdigkeitskrise führen, wenn du mich mit meinem Schweinestinger widerlegst, ne? Und sich herausstellt, dass es falsch war, was ich dir jetzt gesagt habe. Ah, das würde mir natürlich extrem schwerfallen, dich da zu widerlegen. Ja, gut. Weil ich ja von Spanisch echt null Ahnung habe, außer Si und No hablo español und No tengo dinero und Vamos a la playa. Na, ich kann ja selber nachgucken. Wenn ich dein Wörterbuch sehe, dass es falsch ist, dann stürze ich mich selbst in so eine Krise. Ach ja, das wäre ja auch interessant. Ja, genau. Dann sag aber nochmal Bescheid, wenn du in einer Krise bist. Ja, dann rufe ich mal wieder ja? an. Ne? Ich danke dir für deinen Anruf. Ah, nicht nichts zu danken. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ist Andreas. Tag, Andreas. Ja, ich wollte auch deinen Wortschatz erweitern. Und zwar hast du uns direkt aufgerufen, ne, die Esperantisten. Hast nach Esperanto gefragt. Ach, Esperanto jetzt, so, ja. Ja, und da heißt Glaubwürdigkeitskrise in Esperanto heißt Credenza Criso. Oder im Plural würde Credenzai Criso. Credenza? Credenza. Credenza. Credenza Criso. Credenza Criso. Genau. Schön. Ja, du kannst Esperanto? Ja. Was fängt man heute mit Esperanto an? Wie viele Leute reden denn noch Esperanto? Ach, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Da möchte ich mich eigentlich nicht so, also die Schätzung ging zwischen 1 Million und 10 Millionen auseinander. Ja. Möchte ich mich einfach nicht so festlegen, was da. Und aber du durch die Gegend fahren und Leute also kennenlernen und zu besuchen, ne? Aber das reicht nur, wenn man vorher schon die Esperantisten kennt, oder kann man auch Esperantisten auf der Straße kennenlernen? Es kommt schon seltener vor, natürlich zufällig jemanden auf der Straße zu treffen, aber ist schon richtig und man fährt eher zu den Leuten hin. Ja. Aber wenn zufällig natürlich in der Stadt was los ist, also so ein Kongress oder eine größere Veranstaltung, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dann auch auf der Straße jemanden zu treffen. Ja. Wie sind denn in Esperanto so Aussprüche, Ausrufe der Begeisterung, so wie klasse, geil, super, prima? Jen, tre bone. Sehr schön. Ja, das klang ja schon fast italienisch wieder. Ja, kommt davon, welche Sprache man so kennt. Dann viele sagen, ja, hört sich italienisch an oder hört sich ein bisschen spanisch an oder so. Oder wer Latein kennt, der kann auch ziemlich viel erkennen, eigentlich aus dem Esperanto einfach. Also, ja. Verstehen. Und jetzt zum Gegenstand selbst. Hast du schon mal eine Glaubwürdigkeitskrise durchleben müssen? Nee. Ich habe vorhin gerade einen gehabt. Ich wollte es eigentlich auf einen Anrufband darüber euch bloß hinterlassen. Und als der 10 nach 12 schon abgeschaltet war, da bin ich in solche gestürzt, würde ich mal so sagen. Da hast du gedacht, dass ich nicht glaubwürdig bin, wahrscheinlich. Der Anrufband, oder? Ach so, der, ja. Nee, aber selber warst du noch nicht in so einer Situation. Habe ich jetzt noch nicht so tiefgründig nachgedacht. Das ist wahrscheinlich zu lange her, aber sicherlich hat man noch irgendwelche Konflikte. Aber ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, was genau. Und ja. Mensch, das ist ja doch erstaunlich. Ich habe ja vorhin von meinem Kollegen Johnny Häusler, der sich ja lange Zeit jetzt schwanger gegangen ist mit der Frage, ob er nur zu den Sex Pistols sehen sollte oder nicht, habe ich gedacht, das, was Johnny Häusler bewegt, ist das, was junge Menschen bewegt. Er befindet sich in einer Glaubwürdigkeitskrise, dann müssen Glaubwürdigkeitskrisen doch massenhaft überall verbreitet sein, unter Fritzhörern und anderen jungen Menschen. Und stelle aber fest, es gibt kaum wirkliche Glaubwürdigkeitskrisiker. Ja, vielleicht muss man sich da manchmal auch mit sich selbst beschäftigen und manche haben einfach nicht die Zeit, über sich selbst nachzudenken vielleicht darüber. Ja. Es geht einfach an einen vorbei. Ach, weil die dann hier alle mit dem Wählen beschäftigt sind. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Gut, dann danke ich dir aber erstmal zur Erweiterung des Glaubwürdigkeitskrisensprachschatzes. Credenza Criso. Credenza Criso. Credenza Criso. Yes. Ja, gut, sind meine ersten Worte Esperanto, die ich jetzt hier... tippt ein. Wenn du so viele Follower hast, muss ich ja einfach anrufen. Ja, da danke ich dir sehr dafür. Tippt jetzt einen Esperantisten mehr quasi. Ja, wir sind ja sogar bei euch eingelinkt. Bei euch im Internet, bei euch auf den www-Seiten. Bei Fritz? Ja, auf den www-Seiten, bei den Country, da wo die ganzen sonstigen Adressen sind, wir mit Link vorhanden, Esperanto-Jugend. Ach, ihr seid dann auch organisiert, Esperanto-Jugendliche. Ja, Potsdam Esperanto-Jugend. Ach, ich möchte Teil einer Esperanto-Jugendbewegung sein. Ich kann auch Esperanto lernen in Potsdam. Einfach mal in der Schule und Sprachführer nachgucken, stehen wir drin. Ja, und sag mal, habt ihr denn, gibt es dann auch so Musiker unter euch? Es gibt doch Gruppen. Also Esperanto, Gruppen, die in Esperanto. Also da gibt es vor allem eine berühmte Gruppe aus Schweden, eine Person, die war auch schon zweimal in Potsdam und einmal im Lindenpark. Leider war dann die Veranstaltung im Lindenpark dann als durch ein Irrtum als unsere private Veranstaltung angekündigt. Ja. Und da sind dann wirklich unsere eigenen Leute gekommen und die anderen nicht, weil als geschlossene Veranstaltung ausgewiesen war. Sag mal, gibt es denn vielleicht auch so in Esperanto so schöne so Coverversionen? Von vielen Titeln, ja, von, also da fällt mir gerade so eine chinesische Kassette ein, da habe ich das einiges drauf, ich weiß nicht, ich kann ja das mal kopieren, die mal ins Fach legen lassen. Na, das wäre ja prima, ja. Weil da sind einige, also von Edelweiß und sowas, fällt mir also ein, neckisch. Ja, könntest du denn zum Beispiel Smells Like Teen Spirit in Esperanto übersetzen? Was? Smells like Teen Spirit. Was heißt das auf Deutsch? Das riecht hier ein bisschen nach Teenager-Schweiß. Chitir Dolores Geometre Schweiß weiß ich leider nicht. Junuloi. Ja, vielleicht könntest du mal eine junge Esperanto-Band dazu bringen, den Song zu covern? Sag einfach ja. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. 8:35 Uhr, höchste Zeit für Kurzinfo mit Moscherari. Fritz Kurzinfo. Friedensplan. Die USA haben einen Vorstoß zur Beilegung des Libanon-Konflikts unternommen. Nach Angaben des israelischen Fernsehens soll Syrien als Schutzmacht Libanons dafür sorgen, dass die Schiitenmiliz Hisbollah keine Raketen mehr auf Israel feuert. Israel müsste sich im Gegenzug bereit erklären, über den Rückzug seiner Truppen aus dieser Zone zu verhandeln. Konflikt. Israels Armee hat ihre Angriffe in Libanon fortgesetzt. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon schoss erneut Raketen auf Nord-Israel. Machtkampf. Trotz einer zuvor vereinbarten Waffenruhe sind in der liberianischen Hauptstadt Monrovia erneut schwere Gefechte ausgebrochen. Sie konzentrieren sich auf ein Kaserngelände, in dem sich der Milizchef Johnson versteckt halten soll. Debatte. Die SPD ist bereit, mit der Bundesregierung über einen Ausgleich des Haushaltsdefizits zu sprechen. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Scharping sagte, seine Partei werde auch die Kürzung sozialer Leistungen mittragen, wenn der soziale Friede gewahrt bleibe. Rinderseuche. Großbritannien will beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen das Importverbot für britisches Rindfleisch einreichen. Das kündigte der britische Landwirtschaftsminister heute an. Mit dem Importverbot sollen die europäischen Verbraucher vor dem Rinderwahnsinn BSE geschützt werden. Abschied. Der kubanische Regisseur Thomas Gutierrez ist tot. Er lag in Havanna im Alter von 67 Jahren einem Krebsleiden. Gutierrez wurde vor allem bekannt durch seine Filme Erdbeer und Schokolade sowie Guantanamera. Und jetzt kommt Sport. Ja, ich glaube, ich habe hier überhaupt die falsche Platte aufgelegt. Ja. Sport. Ein bisschen fröhlicher. Sport. Bayern München steht im Finale des UEFA-Pokals. Die Bayern gewannen in Barcelona mit 2:1. In der Bundesliga spielte Mönchengladbach gegen Kaiserslautern 1:1. Wetter. Ist sowieso voll die falsche Platte, oder? Nachts klar, Temperaturrückgang auf 4 bis minus 1 Grad, tagsüber wieder sonnig, 15 bis 20 Grad. Ja, aber das ist die falsche Platte, das ist kein Grund, Rückgang zu sagen. Verkehr. Ohne Sprachfehler. B96 Oranienburg, Sperrung der Schlossbrücke in Richtung Nord. Eine Umleitung ist ausgeschildert. A114 Prenzlauer Promenade Richtung A10 Pankow. Die Zufahrt Schönlinder Straße zur A114 ist gesperrt. Bitte folgt den Umleitungsempfehlungen. Brandenburg A12 von Dreieck Spreeau in Richtung Frankfurt-Oder zwischen Abfahrt Frankfurt-Oder und Grenze Polen. Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Verkehrsunfall. Die Empfehlung, Fahrzeuge in Richtung Polen verlassen die A12 in Frankfurt-Oder und nutzen den Grenzübergang Stadtbrücke. Dann noch Stadtverkehr Berlin, Schöneberg, Sachsenhammen Richtung Schöneberg, Höhe Reichardtstraße. Nur einen Fahrstreifen frei wegen Bauarbeiten, Staugefahr. Noch ein letztes Wort, Mosch? Ich bin am Boden zerstört. The Story of Pop, die vollständige Geschichte der Popmusik in 52 Folgen. Das Original. Alle kommen zu Wort. Elvis, Lennon, Marley, Hendrix, Jagger, Morrison, Bowie, Ice-T, Sting und. The Story of Pop. Eine musikalische Reise durch 4 Jahrzehnte. Vom Underground bis zum Pop-Olymp. Just put it that you want to do. The Story of Pop. In der englischen Originalversion. Yeah. 1, 2, 3, 4. Diesen Sonntag von 18 bis 19 Uhr. The Story of Pop. Nur auf Fritz. Huh, of course. So, wollen wir jetzt erst nochmal klarstellen, um welche Sendung sich das hier handelt? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Dann wollen wir schnell nochmal klarstellen, um welche Telefonnummer es sich handelt. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und dann wollen wir vielleicht nochmal klarstellen, dass auch die Amerikaner ihren Juri Gagarin hatten, der hier in diesem Fall von Rod Keys sehr unbeholfen besungen wird. Come on, all you astronauts, come on, make müssen wir jetzt telefonieren, aber flott weiter. Oh, 20 Minuten noch und noch keine richtige Glaubwürdigkeitskrise gewesen. 2,5 Stunden wird hier schon um Telefon. Tag, wer bist du? Ja. Hallo, du? Hallo, hier ist Nico. Tag, Nico. Ich wollte eigentlich mal fragen, was es mit der Mondsendung ist. Das ist eine gute Frage, da danke ich dir für die Erinnerung. Eine Mondsendung wird es irgendwann im Laufe dieses Jahres noch geben, das verspreche ich. Schön. Ja, ansonsten werde ich alle meine Kredibilität verlieren. Okay, vielen Dank, Nico. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hier ist Micha. Tag, Micha. Ich wollte nochmal deinen Sprachschatz erweitern. Na los. Also ich sag halt und du redest halt, ja? Sag mal. Getirrle der Tanga. Oh, es war klingonisch. Klingonisch? Ja. Ja, fand ich. Ja. Aber ich hab auch eine Krise gehabt. Eine kleine jedenfalls. Also ich weiß, vielleicht fällt es auch nicht unter die Rubrik, aber... Na, sag mal. Ich bin vor der Wohnungstür meiner Eltern eingeschlafen, weil ich weder zu früh noch zu spät nach Hause kommen wollte. Verstehst du das? Aber das klingt jetzt schwer nach einer Glaubwürdigkeitskrise, oder? Doch, pass auf. Das war dann so, dass ich quasi nachts um 1:30 denn die Wohnungstür betreten habe, also die Wohnung betreten habe. Ja. Und mein Vater da stand und ich ihm erklärt habe, dass ich seit 9:45 auf der Treppe draußen sitze. Und das Problem war, dass er mir das nicht geglaubt hat. Dir nicht geglaubt hat, dass du auf der Treppe draußen sitzt? Saß. Saß? Ja. Ja. Und ist es dir gelungen, deinen Vater irgendwie zu überzeugen und Glaubwürdigkeitskrisenmanagement zu betreiben? Nee, das ist schwer, weil die Wahrheit, das ist global sowieso ein großes Problem. Die Wahrheit klingt meistens so unwahrscheinlich, dass die beste Notlüge oder die beste Lüge... Ja, besser ist. Ha? Dass sich gewissermaßen ein Maximum an Glaubwürdigkeit nur durch striktes, konsequentes, bösartiges, geschicktes Lügen erzielen lässt. Ja, aber ich meine, sowas passiert doch oft. Wenn du sagst, wie passiert ist oder wie irgendwas sich zugetragen hat, dann, ich meine, die besten Witze oder die besten Sachen entstehen ja sowieso im Leben. Ha? Sich sowas auszudenken, ist ja meistens bloß eine schlechte Kopie. Ja. Wie zum Beispiel auch klingonisch. Mit dem du dich jetzt aber als besonders raffiniert herausgestellt hast. Ja. Ja. Finde ich. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, danke. Okay, tschüss. Hallo, wer bist du da? Tag, hier ist die Katharina aus Berlin. Ich wollte erzählen, wie man am schnellsten seine Glaubwürdigkeit verliert. Ach. Man muss was versprechen und das dann nicht halten. Ja. Eine Katastrophe. Ja. Und selber hast du damit gute Erfahrungen schon gemacht? Also verschiedene. Manchmal ärgere ich Leute, indem ich ihnen irgendwas sage und sie denken, das ist falsch und dann prüfen sie es nach und ist doch richtig. Und dann, wenn ich jemanden ärgern will oder beleidigen will, dann sage ich etwas, als ob es gelogen wäre und sie fühlen sich dann auf den Arm genommen und das ist dann doch richtig. Ja, jetzt beschreibst du aber doch ein anderes Ziel als gewissermaßen das, die eigene Glaubwürdigkeit zu verlieren, sondern jetzt ging es ja um das Ärgern, ne? Ja, mit der eigenen Glaubwürdigkeit. Die denken dann, meine Glaubwürdigkeit ist größer, als sie wirklich ist. Du redest jetzt über deinen Glaubwürdigkeitskredit, ja? Der gewissermaßen besonders groß ist. Ja. Ja. Hast du denn aber schon mal deine Glaubwürdigkeit tatsächlich verloren? Na, ich werde schon irgendwann mal was versprochen haben, was ich nicht gehalten habe. Kann schon sein. Ja, wer könnte denn darüber Bescheid wissen? Du möglicherweise. Ja? Und du erinnerst dich sicher wahrscheinlich auch voller Scham und Pein der einen oder anderen Situation, in der genau dieser Fall eingetreten ist. Ja. Ja. Ja. Katharina? Ja. Ich hätte einen Vorschlag, dass wir uns vielleicht genau darüber unterhalten. Gut. Also einmal kam der Chef den Flur entlang gesaust und hat gesagt, dass mir hier bloß keiner raucht und ganz schlimm verboten und so. Und ich stand genau vor ihm einen Schritt. Der Dampf kam mir noch aus den Ohren raus. Ich stank total nach Rauch und habe gesagt, aber hier raucht doch überhaupt gar keiner. Und er hat mich so angeguckt und das war so platt gelogen, dass er da überhaupt nichts erwidern konnte. Oder hat es nicht erkannt. Ja, das war jetzt eher eine Verblüffungsstrategie. Aber hast du denn durch dieses Erlebnis dann in anderen Situationen im Nachhinein bei deinem Chef mangelnde Glaubwürdigkeit ihm gegenüber verspürt? Irgendwann mal? Nee. Dann hast du die ja nicht verloren. Dann hast du nur einfach wieder freche Logen, Katharina. Ja, soweit lässt man das doch nicht freiwillig kommen. Nee, aber Glaubwürdigkeit verliert man vielleicht auch unfreiwillig. Ja, sehr unfreiwillig. Ja, hast du denn schon mal sehr unfrauwillig deine Glaubwürdigkeit verloren? Nö, ich lüge da immer geschickt und frech, ja. Selbst wenn der Qualm mir aus den Ohren kommt. Ja. Also die Glaubwürdigkeit, die ist schon wichtig. ja, denke ich auch. Katharina, ey. Mhm. Du schleichst aber um den heißen Brei der fehlenden Glaubwürdigkeit herum. Naja, weil ich glaubwürdig bin. Ja. Oder nicht? Doch. Na siehste. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo. Und da? Na, und wen haben wir hier? Hi, guten Tag, hier ist Christian. Tag, Christian. Ja, ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz noch ein bisschen meinen Sprachschatz erweitern. Ach Gott. Ja, und zwar habe ich ein bisschen im Internet gestöbert und da gibt es so nette Wörterbücher und da habe ich unter anderem was Dänisches gefunden und was Italienisches. Aber du hast es jetzt einfach so mühsam zusammengestoppelt oder steht da richtig irgendwo in Wörterbüchern das schöne Wort Glaubwürdigkeitskrise? Nee. Also das Italienische stand tatsächlich drin, aber das Dänische nicht. Also, da stand drinne Glaubwürdigkeitskrise? Ja, naja, also wie man es nimmt. Ich habe es ein bisschen zusammengefügt. Ja, siehste, aber da muss man dann doch oft Genitivbeherrscher sein. Bin ich nicht. Siehste, du bist wahrscheinlich erst recht kein italienischer Genitivdutsche. Doch, Italienisch kann ich ein bisschen. Ah ja, und dann wie heißt Glaubwürdigkeitskrise auf Italienisch? Crisi della credibilità. Und es ist echt wahr, glaub's mir. Ja, das klingt sehr glaubwürdig. Ja. Und du, im Grunde hätte ich fast selber drauf kommen können. Bitte? Ja, im Grunde hätte ich fast selber drauf kommen können. Und im Dänischen, da beherrschst du dann aber auch die Genitivbildung? Nee, da beherrsche ich überhaupt nichts, nicht mal die Aussprache. Also, wenn ja irgendwelche Dänen zuhören sollten, die mögen mir doch verzeihen. Ja. Also Krise heißt ganz normal Krise und Glaubwürdigkeit heißt Troverdiget. Also ist wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Ja, ach, das klingt ja aber schon fast wieder ein bisschen wie das Schwedische von Lalli vorhin. Tja. Ja, nur das ist bei Lalli deutlich... schöner Klang. Tja. Was soll man da machen, wenn man ein Christian ist, wa? Mhm. Und im Internet im dänischen Wörterbuch stöbert? Nee, das war ein multilinguales Wörterbuch. War richtig klasse, da hätte man es sogar auf Slowenisch oder Urdu. Oder im Internet? Ja, das ist echt klasse. Nur leider haben sie in puncto Glaubwürdigkeit und in puncto Krise nicht so sonderlich viele Einträge da gehabt. Ja. Also es wäre natürlich interessant gewesen, das Ganze mal irgendwie auf Latein oder Urdu oder Chinesisch oder Japanisch. Aber Latein kann ich dir sagen, ist kein Problem. Na gut. Discrimen auctoritatis. Ja? Das oder? Vielleicht auch noch zusammenkriegen. Und Krisis pravdivosti? Nee, das krieg nicht zusammen. Das hast du schon nicht mehr zusammengekriegt, ne? Nee, nie. Ja, oder Krisa vierodostojnosti? Nee, hätte ich auch nicht gesagt. Ja, das ist Bosnisch. Hm? Ja? Das war Bosnisch eben. Nee, das gab's im Internet. Oder la Krise de credibilité? Das hättest du schon mit dem Internet rausgekriegt. Naja, im Internet kriegt man eine Menge raus, aber nicht alles. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Ciao. Ja, tschüss. So, und jetzt hier noch einer. Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ach Kinder, dann spielen wir doch noch eine nachdenkliche, schläfrig stimmende Musik. Es sind wieder mal die Gebrüder Le Hanka. Guten Abend, guten Nacht, mit großem Bedacht, den Näglein besteckt, Schlupf unter die Blech. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, guten Nacht, von England bewacht, die zeigen im Traum, ihr Christkind als Bau. Das ist selig und süß, ciao. So, Kinder. Dann wird jetzt ja nicht mehr rumtelefoniert, oder? Ich sag dann, tschüss, hallo, wer bist du da? Tschüss, hallo, wer bist du? Ja, ich bin's. Ja, tschüss, wer bist du? Ja, tschüss. Und du da? Ja, hallo, hier ist Magnus. Hey, Magnus, ich kann jetzt nur tschüss sagen. Na, tschüss. Tschüss. Ich hab nämlich noch zwei Songs. Einer soll eine letzte Ehrung für Juri Gagarin sein und danach ist ein Song, der eigentlich zeigt, wie man Credibility bewahrt. Hallo? Hallo, hier ist Jana. Jana. Hallo. Tschüss. Ja? Allgemein. Dann wenigstens ein Dankeschön für mich nochmal. Kann ich jetzt aber ja nicht spielen. Weil du das schon verschossen hast. Weil ich das jetzt schon aus dem CD-Schacht, in dem es vorher versenkt lag, entfernt habe. Dann widme mir das nächste Lied. Dann widme ich dir, Jana, das nächste Lied. Das ist echt ein schöner Song. Ist gewissermaßen, ich weiß nicht, also zur Zeiten von zu... gerade so, also vielleicht kurz bevor abgestürzt ist, hätte er vielleicht noch hören können. Schade, schade. 8 Minuten noch. Schade, schade. Tschüss, Jana. Tschüss. Steve Binetti. Oh, hey, Joe. Grüßne ja, dozna bilom drojnce. Пожалуйста, интересно я одет ли в нас в ресторане красивый торчок. На ночи нас попробуется, бизная бролерна для друга ли. Божная, божная, проще, проще, мне, пожалуйста, мне, мене с моя. Интересно я побудусь. Красиво не быть, что это на мне? Стив Бинетти. Hey Joe für Juri Gagarin. Und jetzt noch ein letzter Song, der von der... ich habe mich so geärgert, gibt eine neue Fanny Van Dunn Platte. Und ich hätte eigentlich schon längst nachdrücklich darauf hinweisen müssen, dass es eine neue Fanny Van Dunn Platte gibt, dass die wieder ziemlich großartig ist, dass sie Basics heißt und dass zum Schluss nochmal richtig einen Punk-Song drauf ist. Im Grunde hat Fanny Van Dunn wahrscheinlich die Sex Pistols abgelöst. Hier kommt, wenn, und sie aber gleichzeitig mit Nachdenklichkeit gepaart, beim folgenden Song kann man sich davon überzeugen. Jetzt kommt der letzte. Es gibt Sicherheitsgurte für Hunde. Es gibt Uhren, die halten gesund. Es gibt intelligente Raketen. Es gibt Duschen für den Mund, es gibt Schokolade für Vögel, es gibt Schönheitskuren für Katzen, es gibt gefährliche Kugelschreiber, es gibt sogar was gegen Glatzen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken, saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Es gibt Rachis gegen Schüchternheit, es gibt Witze, die sind spitze, es gibt Filme und Videos, die gegen die Sonne schützen. Es gibt den großen Lauschangriff, es gibt Oliven so groß wie Melonen. Es gibt Pillen gegen Doofheit, es gibt extreme Situationen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Sie sagen, für das Glück ist es nie zu spät. Es wartet zwischen Wirklichkeit und Realität. Das Geld liegt auf der Straße, so große Haufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Dankeschön, merci. Mit diesem Dankeschön von Fanny van Dunn geht diese Sendung zu Ende. Eine Sendung, die selbst in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise geraten ist, einfach durch mangelnde Thementreue, durch mangelnde Themensubstantialität, wenngleich es doch aber gelungen ist, den Begriff der Glaubwürdigkeitskrise hier doch in verschiedenen Sprachen darzubieten. Ich werde die jetzt alle nicht wiederholen können. Weil mich sehr beeindruckt hat, will ich einfach nochmal Discrimen Autoritatis sagen. Ich selber werde die folgende Woche damit zubringen, die Sendung aus dieser Discrimen Autoritatis zu befreien. Wir hören uns am nächsten Dienstag um 22 Uhr hier wieder. Jetzt folgt ein Nightflight mit meinem hochverehrten Kollegen Mario Neumann. Tschüss, bleibt ruhig an den Radiogeräten. Es gibt andere Gründe abzuschalten.